Ich weiß halt nicht, ob ich dir trauen kann. Das weiß keiner. Ich könnte mir vorstellen, dass du schon wieder irgendwie noch 8 Tüten Haribo da rumliegen hast und so einen Scheiß. Oh, Haribo. Ich glaube gar nicht, wie ich am Samstag Haribo fressen werde. Das ist mir egal, da kippe ich mir einen Rum zwischen die Ohren. Okay, ich habe nichts mehr. Also ich habe noch was zu essen, aber ich esse nichts mehr. Wir haben einen Deal eingegangen, sind wir, ja, ne? Naja, wir haben schon viele Deals geschlossen, die dann gebrochen wurden. Du nimmst doch schon auf, du. Was? Du nimmst doch schon wieder auf hier. Pass mal auf, das heute ist eine Sendung, das will ich dir von vornherein schon mal sagen, die sich dem Antifaschismus widmen wird. Chris, wir werden das heute komplett aufdröseln, das ganze Thema. Klausnitz, ich habe mehrere Gesprächspartner dazu eingeladen, ja, die aber nicht wissen, wie Skype funktioniert. Von daher ist das ein Programmpunkt, den wir dann mit... Dann kommen sie aus Ostdeutschland. Nee, da habe ich gedacht, da scheiß mal einfach ins Mikrofon die ganze Zeit, weil das ist ähnlich inhaltvoll wie die Interviews aus Klausnitz. Und dann habe ich gedacht... In Bautzen war ja auch noch was oder so. Ja, oh, der Bautzen nach Senf, du da, das ist was Feines. Dass wir dann gegen das Mikrofon pissen. Hm? Ja. Na gut, dann starte ich das jetzt mal mit erstmal mit einer kleinen Reminiszenz an längst vergangenen Tagen. Yesterday I spoke to a German prisoner who's a faithful listener to your program, Ilse. I hope the day will soon come when German soldiers will be able to return to their homes and families to be happy and listen to whatever they may please, especially to the voice of America, the voice of freedom and liberty. Now, how about some more music? Einverstanden. Was wird es diesmal sein? The name of the next tune, Point Siano. What's up? What's up? What's up? What's up? Ja, ich bin wirklich ein bisschen niedergeschlagen. Ja, ich auch. Warum? Erstens, weil sich die Schweizer dem Pro-Asyl abwenden. Zweitens. Gerade die Schweizer sind ja für ihr Pro-Asyl bekannt gewesen. Warte mal. Gott sei Dank haben wir das mitten auf Dame. Das sind Momente, die muss man einfach mal auch, sag ich mal, so drinnen lassen und nicht rausschneiden oder künstlich erzeugen, wie es ja auch viele machen. Oh. Mein Gott. Hast du wieder Schluck auf? Dann können wir die nächsten 3 Wochen nicht mehr senden. Nee, ich hab mich... Oh, Essig. Es war der Essig. Essig gepaart mit Pfeffer. Oh. Mm. Meinst du jetzt Pfeffer gesessen oder was? Ich hab mir einen schönen Linsensalat gemacht. Ich dachte, eine Essig-Pfeffersuppe oder so. Mit ganzen Früchten. Was man halt so macht als Koch. Nee, ich hab mir... Linsensalat gemacht mit feinen... Oh, das gibt's da gar nicht. Es wirbelt mir richtig die Speiseröhre durch. Mit richtig schön, fein, akkurat geschnittenen Paprika-Bolognese. Dazu dann noch untergehoben leicht Schnittlauch, Essig, Zucker, grober Salz. Zack, fertig. Ja, da macht man dir einfach nichts vor. Aber nee, das Wort akkurat ist mir fast zu deutsch. Also... Das habe ich mir von den Schweizern abgeguckt. Was hast du denn mit den Schweizern? Das sind doch die Faschisten vor dem Herrn. Ja, das ist richtig. Aber die sind jetzt ja nicht unbedingt gerade in diesem Flüchtlingsthema so relevant. Die haben, glaube ich, erst 2 Flüchtlinge aufgenommen und das auch nur versehentlich. Aber ich glaube, das war auch ein Zeichen Gottes. Heute Morgen, als ich die in meinen Morgenstuhl tätigte, habe ich auf Zeit online gelesen. Natürlich. Wie natürlich? Nee, das ist eine Anmerkung meinerseits, um deinen intellektuellen, ich sag mal, es gibt ja den grünen Daumen und das ist bei dir dann halt der intellektuelle Daumen, den wollte ich jetzt hier einfach mal... Wenn du gerade den grünen Daumen angesprochen hast, du kannst ja gleich deine Asyldebatte, kannst du gerne entfachen lassen, aber bei uns war ja in unserem neuen gemeinsamen Domizil, da war der Architekt, denn es musste das ein oder andere umgebaut werden. Die zweite Etage wird ausgebaut an 2 Ecken und Kanten, sage ich mal. Das Dach wird aufgebrochen, da wird eine Gaube dran geflanscht mit Balkon und ein Abstellraum bzw. Speisekammer wird noch dran justiert und so. Da wird was ganz Feines, sage ich dir. Du bist ja eingeladen, wie gesagt. Anfang 2017 Richie und Melly. Was heißt denn da, wie gesagt? Moment, da muss ich erstmal was hinterfragen. Wir das abgeklärt haben. Ja, ich dachte, es wäre eine Hochzeit, zu der ich eingeladen bin. Nee, wir haben gesagt, wir weinen den Pool ein. Nee, ich gehe doch nicht mit völlig fremden Leuten in den Pool. Wieso das denn? Bist du wahnsinnig oder was? Sag mal, aber du hast das Leben, gesagt. Ich verstehe das, du bist erst seit 2 Jahren so schlank, aber wenn du mal so ein komplettes Leben wie ich als Sexsymbol verbracht hast, dann weißt du, dass man nicht mit so Sachen rumspaßt und alberne Sachen macht. Und schon gar nicht würde ich mit meiner Frau nach Hannover fahren, man weiß ja nie, was sich ergibt. Man muss sich immer alle Hintertürchen offen halten, Chris. Ja, das ist ja völlig richtig, aber die kannst du doch, also wir haben doch, wie gesagt, eine Abstellkammer haben wir ja jetzt, lassen wir jetzt machen und also die kriegen wir unter. Ich weiß nicht. Nee, da ist mir auch viel aber zu. Aber eigentlich, das war ein Deal, ne? Wenn der Pool steht, wenn wir eingezogen sind, zacki Bombi, wird da schön rumgefickt im Poolbereich. Ja, ja, ja. Poolparty, wa? Da wird eine Poolparty gemacht. Aber jetzt lass mich das noch kurz nochmal ausdefinieren, weil du gerade grünen Daumen erwähnt hattest. Hätte ich es bloß nicht erwähnt, weil dann hätte ich einfach das, was ich sagen wollte, zum Ende bringen können. Das ist richtig. Und zwar, ich freue mich ja am meisten nicht aufs Haus, sondern auf den Garten. Da hab ich ja so Bock drauf. Und jetzt gab's den, es ist schon in Langenhagen, ist es der große italienische Zypressenskandal. Hashtag italienische Zypressenskandal. Kennst du italienische Zypressen? Ich glaube, wir haben welche an einem Müllauto montiert hinten. aber nehmen wir nur für Biomüll. Nee, kenne ich nicht. Ich hab leider mit solchen Sachen, mit so kulinarischen Früchten, nichts am Hut. Das ist keine kulinarische Frucht, obwohl du eigentlich auch reinbeißen könntest. Eine italienische Zypresse ist ein Tannengewächs, wird 3-4 Meter. Oder ach doch, das kenne ich natürlich. Ganz schlanke, ja. Saftig grüne, hellgrüne Tannen. Absolut. Sehen unfassbar toll aus. Musste immer so ein bisschen nachschnippeln, die dabbeln und so. Finde ich unfassbar toll, die Dinger. Und ich habe mit meiner Schwiegermutter, die es wohl mal wird im Endeffekt, schon auskalkuliert, was ich dann alles im Garten machen soll. Und unter anderem wird eine Grillecke justiert. Ja, wenn ich einen Garten hätte, würde ich ihn übrigens asphaltieren. Ja, das glaube ich dir gerne, weil du einfach nicht so ein Schöngeist bist wie ich. Doch, aber ich würde die Zeit dann nutzen und mich auf meinen Asphalt legen mit einer Luftmatratze und, ich weiß nicht, das Kapital von Karl Marx einfach nochmal durchlesen am Wochenende. Das kannst du machen. Wusstest du eigentlich, dass Karl Marx in Belgien eigentlich zu dem geworden ist, was er nur heutzutage ist? Das sagen aber auch nur die Belgier. Ja, das stimmt. Und zwar möchte ich diesen Grillbereich, wo eine Sitzecke hinkommt, ich sag mal einzäunen, da kommen nur 4-5 Zypressen hin, mit so ganz tollen italienischen Zypressen. Da habe ich das meinem Mädchen vorgeschlagen. Und was kam da zurück? Du kannst es dir fast denken, wie die Reaktion von so einem Mädchen ist. Nee. Sag mal, spinnst du eigentlich noch, hat sie gesagt? Ja, aber das löst halt null Emotionen jetzt gerade in mir aus. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich möchte ein herzerwärmendes Domizil dort. Ja, ich möchte ja fast schon sagen, mediterrane Art und Weise errichten. Das sind keine Büsche, das sind Akzente. Da denkt sich der Mensch, Mensch, hier ist ein Feingeist zu Hause. Weißt du, das halbe Jahr siehst du da einfach nur abgestorbene Äste rumhängen, weil da Winter ist. Das habe ich noch nie verstanden, warum man sich die Mühe macht, für maximal 5 Monate irgendwie da, ach noch nicht mal, das blüht ja auch nicht 5 Monate, sondern das fängt ja dann schon an zu verwelken und hast du Wespen und Scheiße und Fliegen und Dreck. Oh nee, lass das mal bleiben. Mach, asphaltier das schön und dann stellst du so ein paar so Gummibäume da auf oder so. Lässt du einfach so, gibt doch so aufblasbare Palmen, die kannst du da hinstellen. Oder wie bei Baileys Entrance, einfach so aufblasbare Tannenbäume, ja, genau. Wenn du sie brauchst halt, weißt du, dass du dann mit so einem Heißluftföhn einfach einbläst und dann sind sie aufgestellt. Nur so ein Lichtergirlande oder am besten so ein Zappel-Philipp, so wie bei... Ja, genau, das meine ich. Ach, jetzt verstehe ich Baileys Entrance. Ich habe die ganze Zeit an Baileys, den Likör, gedacht. Das ist eigentlich ein Likör? Ja, ist ein Likör. Baileys ist ein Creme-Likör, ja. An den habe ich die ganze Zeit gedacht. Du meinst die vom Catchen, ja. Hey, we want some Bailey. Ich bin ja Fan wieder. Ja. Hardcore-Fan. Falsches Thema. aber es ist ja schön, dass es schon langsam, sag ich mal, wenigstens ein bisschen was zu tun gibt da bei dir. Zumindest was die Auswahl im Katalog angeht. Ich kann dir jetzt auch, zeittechnisch kann ich dir schon erste Eckdaten geben. Und zwar müssen wir das natürlich die Umbaumaßnahmen bei der Stadt Langenhagen anberaumen. Das dauert 6 Wochen. Wir haben am 10.3. den Termin beim Architekten. Der wird uns dann sagen, ist fast ein Faktor, der, wie ich finde, relativ interessant ist, was die Geschichte kostet. Und dann kann man so mit Pi mal Daumen 3 Monaten Umbau bzw. Arbeitszeit rechnen. Das könnte sein, dass wir schon im Oktober in der neuen Bude sind. Sag ich, Bombi. Ja, du kannst es ja kaum abwarten. Ich möchte hier raus, jetzt möchte ich hier auch raus, muss ich wirklich sagen. Ja, da musst du einfach mal ein bisschen gechillter werden. Das ist sowieso was, was dir total abgeht. Das ist mir wirklich heute schon wieder aufgefallen, als ich einfach mal kritisiert habe, dass du gestern bei unserer FIFA-Session... ganz ehrlich jetzt mal... Get your ass out of here, this is my press conference. Get the fuck out of here. Manchmal muss man sich das auch jetzt anhören. Übrigens, da gab es Beschwerden von Benny, der hat mir beim charmanten Diner, hat er mir gesagt, dass deine Einspieler zu häufig sind. Ja, dann würde ich sagen, soll er einfach nicht so häufig zuhören, dann fällt es gar nicht so oft auf. Also, das ist jetzt mein Ratschlag, einfach abbestellen den Podcast und dann immer nur alle halbe Jahre mal reinhören, dann sind die gar nicht so oft. Hätte ich mal nicht gesagt. Ja. Und einen Stern geben. Und mit der Begründung, dass die Einspieler zu häufig sind. Das würde ich gut finden. Nett. Gut, also folgendes. Gestern Abend, Chris, man muss das ja vielleicht dem geneigten Hörer erstmal erklären, haben wir ein altes Ritual aufgegriffen und das sind unsere Koop-FIFA-Sessions, die uns 2012 wirklich zu Ruhm und Ehre geführt haben. Es war zeitweise so, dass ich glaube, FIFA auch überlegt hat, ob wir auf dem Cover kommen sollen und der Messi, also dass der halt einfach auch mal da nicht mehr an uns zu sehen ist. Auf jeden Fall haben wir dann am Dienstag und dann, wie gesagt, gestern uns da rangeklemmt und haben gestern eine schwarze Nacht erlebt. Es war einfach der schwarze Mittwoch unserer FIFA-Koop-Geschichte. Wir haben 7 Spiele bestritten, alle 7 verloren. Das ist unfassbar. Ja, das in der vierten Liga, also jetzt auch nicht unbedingt gerade so, ja, also jetzt eher so die Liga, wo die Blinden mit verbundenen Augen sogar noch Tore erzielen. Naja. Ja, ist schon so. Und man muss dann danach, finde ich, immer sich überlegen, was war jetzt hier das Problem? Und es gab viele Probleme, ja, also eins davon war, dass ich einfach viel zu schlecht gespielt habe, ein anderes war, dass du sehr, sehr eigensinnig bist und einfach nicht abspielst. Nie. Nie. Ja, aber guck mal, es ist ja auch so ein Teufelssog, in dem ich gekommen bin. Der Teufelssog entsteht hier oft aus Erfolg. Und da komme ich natürlich leicht rein. Da bin ich ein gefundenes Fressen, gebe ich zu. Erfolg, da bin ich empfänglich für. Schubs, war ich drin im Sog. Ich sage jetzt mal dem Hörer die ein oder andere Zahl. Da wirst du dich jetzt wieder aufregen. Aber Zahlen lügen nicht. Ja, wir haben in den, ich glaube, 7 Spielen oder 6 Spielen 10 Tore geschossen. So, 10 Tore geschossen und von diesen 10 Toren, da können sich die Leute das jetzt mal mit der Handy-App, mit der Android-Handy-App, können Sie sich schon mal ausrechnen, von den 10 Toren habe ich 80% geschossen. So, und jetzt, das ist schon der erste Fehler. Guck mal, wenn es darum ginge, da gibt es einen Modus bei FIFA 16, der nennt sich Online-Freundschaftsspiel oder Saison. Das macht man, wenn man alleine spielt. In so einem Koop-Modus ist es nämlich völlig Latte, wie viele Tore irgendjemand schießt, sondern das Zusammenspiel ist das Entscheidende. Richtig. Und da muss man ganz einfach mal sagen, wenn jemand ungefähr so pro Spiel 8-mal von links oder rechts in den gegnerischen 16er läuft und davon ausgeht, jetzt hier 4 Leute auszuspielen, dann muss man sich einfach mal fragen, ob das so der richtige Weg ist und ob das vielleicht auch der Grund ist, warum man nur 10 Tore in 7 Spielen erzielt. Vielleicht wäre der ein oder andere Pass, und ich muss dazu sagen, ich möchte jetzt ja nicht meine Leistung irgendwie höher hängen, als die überhaupt zu bewerten ist. Das kannst du auch. Du bist definitiv der bessere FIFA-Spieler, aber darum geht's nicht. Du bist trotzdem nur so stark wie dein schwächstes Glied. Und was du dann machst, ist mich zu demotivieren. Richtig schlimm zu demotivieren. Stell dir mal vor, du wärst so ein Arjen Robben, ja? Und spielst da nie ab. Und die Bayern verlieren jede Woche und der sagt, ja, ist doch scheißegal. Wir haben in den letzten 7 Spielen zwar nie eins gewonnen, aber hey, ich habe 80% der Tore geschossen. Ich weiß gar nicht, was die alle wollen. An mir kann es nicht liegen. Ja. Ja, aber es ist die falsche Herangehensweise. Natürlich. Denn das ist ja keine bös gemeinte Kritik. Ich pass mal auf, es ist natürlich die falsche Herangehensweise. Absolut, aber es ist der einzige Strohhalm, an dem ich mich klammern kann, weil ich noch nie in 20 Jahren, glaube ich, FIFA so schlecht war wie in der letzten Nacht. Ja, du kannst dir das alles nochmal angucken auf Twitch. Da siehst du mal, dass die Fehler jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt nur daran lagen, dass ich die 100%igen nicht reingemacht habe, denn ich hatte keine. Ich wurde einfach nicht angespielt. Und ich sage dazu, ich habe trotzdem 2 Tore geschossen. Das ist eigentlich schon, das ist Wahnsinn. Ich hab mir 2 Tore selber vorgelegt und gleich noch 8 für dich vorbereitet. Da muss man sich natürlich auch fragen, es gibt schon einen Grund, warum Scorerpunkte, also die Vorlagen und die Tore genauso viel zählen. Da muss man schon mal sagen. Also es ist ein Gemeinschaftsspiel, das man zusammen bestreitet. Herr Enigma. So. Ja. Also da möchte ich einfach, ich möchte keine Kritik an dich üben. Wenn dann überhaupt an uns. Ich sehe uns nämlich da wirklich als Team. Wir haben jetzt das Tal der Tränen durchschritten, da bin ich mir ganz sicher. Wir sind ganz unten drin, wir schwimmen quasi in der Tränensuppe. So sieht's aus. Und jetzt gilt es, in der nächsten Session, sich wirklich mal zusammenzureißen und mal wieder zu den alten Werten zurückzukehren. Ja. Und das ist es nämlich. Wenn ich da immer sehe, dass du da so Faxen machst, das ist völlig bescheuert. Aus der Distanz. Aber das wieder beim Schöngeist. Ich bin einfach nicht nur vom Garten her bin ich ein Schöngeist. Vom Leben, deutsche Vita. Ich bin auch vom Fußballerischen, bin ich einfach ein Schöngeist. Es tut mir leid, es liegt in meinem Naturell. Ja. Ich möchte doch auch nur dem Zuschauer was Gutes. Ich weiß, du bist ein Typ, der einfach, sag ich mal, so künstlerisch veranlagt ist. Das kann ja, man dir nicht abstreiten. Also das ist wirklich, ist eine deiner Stärken. Aber, ich sag mal so, es gibt ja schon einen Unterschied, wenn jetzt einer der berühmten Künstler, sag ich mal, ein abstraktes Bild fabriziert und wenn ein Zweijähriger irgendwo Scheiße hinkleckst. Und jetzt musst du dich selber hinterfragen, in welche Kategorie du gestern gehört hast. Ich sag mal so, abstrakt war daran nichts. So, was du da gestern veranstaltet hast. Das war. Es war mit Sicherheit vielleicht eine gewisse Mischung aus abstrakter Scheiße. Ja, so. Aber das ist noch positiv ausgedrückt. Ja. Das gestern war das Klausnitz der FIFA-Geschichte, sag ich dir. Da hast du recht. Das war ein Verbrechen. Wirklich, also alle, die da bei Twitch zugeguckt haben, da muss man sich an der Stelle nochmal entschuldigen. Wirklich, ja. Sorry. Ich habe ja eingeleitet, das muss ich ganz kurz noch jetzt hier weiterführen. Ich habe ja eingeleitet, dass ich heute sehr, sehr irgendwie so, es hängt eine schwarze Wolke über diesen Podcast. Das ist zum einen dem geschuldet, dass wir gestern bei FIFA so abgelost haben. Dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, also ich will wirklich nicht ständig über irgendwelche politischen Themen reden, aber dieser Klausnitz-Fuck-Scheiß da und überhaupt dieses ganze Rumgesülze da über dieses Thema. Das sind das Feld. Wir sind das Feld. Das geht mir so auf, also so aufs Gemüt, das schlägt sich so richtig aufs Gemüt. Und vor allem, wie die Politiker oder auch Journalisten versuchen, das noch so ein bisschen zu relativieren. Am besten finde ich die Politiker aus dem Osten, beziehungsweise aus Sachsen, die sagen, nein, ihr seid nicht das Volk, ihr beschmutzt diesen, die meisten Sachsen sind nicht so, glaube ich sogar. Aber ich glaube, also entweder blicken die es wirklich nicht, aber ich glaube, es sind mehr Leute, die so denken, wie die Bekloppten, die da stehen, als die sich das überhaupt vorstellen können. Es gibt halt noch welche, die haben 3 Gehirnzellen mehr und rennen da nicht freitags hin und stellen sich vor den Bus und schreien kleine Kinder an. Das war auch das Krasse, wirklich. Und hast du den Bullen gesehen, der da in den Bus reingemarschiert ist und die gepackt hat und rausgezerrt hat? Ja, auch da, diese Erklärungsversuche, so, ja, die haben die ja noch probiert. Sag mal, hackt es oder was? Also, da fragst du dich doch noch wirklich, was für ein Land man da eigentlich lebt. Andererseits bin ich auch der Erste, der sagt, man muss begreifen, also ich glaube, das ist wirklich ein Problem, vor allem, wenn man aus dem Westen kommt. Da schließe ich jetzt auch mal mich mit ein, der seit 20 Jahren hier lebt. Es ist halt so, dass geduldet wird, sind wir mal ganz ehrlich. Immerhin geduldet wird. Ja. Es ist halt einfach so, dass im Osten oder den Leuten im Osten schon immer erklärt wurde, mehr oder weniger, dass die nur die zweite Wahl sind. Die verdienen die Hälfte von dem, was die im Westen verdienen. Es gibt eine höhere Arbeitslosigkeit. Man hat vielen Menschen die Identität genommen, ja, indem, dass man halt dann jetzt, es gibt die DDR nicht mehr, da war alles scheiße. Also praktisch dein ganzes Leben, das du bis zur Wende gelebt hast, war scheiße. Das ist auch so ein Punkt. Also die Menschen wurden schon so ein bisschen degradiert und auch so ein bisschen, ja, also nicht alle, aber schon so ein bisschen so, das sind ja die Ossis, also lass die nochmal. So, weißt du, so ein bisschen ins zweite Glied gerückt. Ja, als würde man dem Neandertaler vorwerfen, dass er dumm ist. Es ist also fast schon so ein bisschen hausgemacht, das Problem, dass die jetzt natürlich auch versuchen, weiter nach unten zu treten. Und ich glaube, das musst du auch erstmal kapieren, dass es nicht nur rein um Ausländerhass geht, sondern auch um eine eigene Unzufriedenheit, die das nicht rechtfertigen soll, das, was da abgeht. Ja, das ist ja meistens die Saat und eigene Unzufriedenheit, die sich dann mündet in Hass. Die ich aber auch, wie gesagt, nachvollziehen kann. Meine Lieblingsgeschichte mit meinem Cousin, der in Leipzig am Flughafen einen sehr guten Posten begleitet da. Ich weiß nicht, ob ich das alles so konkret erzählen kann. Auf jeden Fall macht er da was Gutes und verdient aber de facto fast nur die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte von dem, was sein Kollege in Frankfurt am Main für denselben Job verdient. Mhm. So, ich verstehe, dass man vielleicht da noch so ein bisschen gucken muss, was zahlt man da Miete, was zahlt man hier Miete, aber ich weiß auch, dass man in Leipzig keine Drei-Zimmer-Wohnung mehr, also keine gescheite Drei-Zimmer-Wohnung mehr für 400 oder 500 € im Monat bekommt. Die Zeiten sind schon lang vorbei. Utopisch, ja. So, und du zahlst beim Lidl genau dasselbe für deine scheiß Milch da und alles. Also es ist halt wirklich auch frustrierend für diese Menschen zu sehen, dass die für dieselbe Arbeit weniger Geld bekommen. Warum ist das so? Jetzt, wenn du eher, sag ich mal, nicht ganz so hochqualifiziert bist, vielleicht noch nicht mal eine Berufsausbildung hast oder so, dann siehst du ganz genau, was jetzt da auf dich zukommt. Plötzlich hast du Leute, die dir da deinen Arbeitsplatz relativ schnell wahrscheinlich streitig machen können, weil es sind viele sehr intelligente Menschen, die hierher kommen, die aber vielleicht noch keine anerkannte Berufsausbildung dann hier haben, die heute habe ich irgendwo einen Podcast gehört, was hat der gemacht? Der war Grafikdesigner. Genau, habe ich heute gehört. Der war Grafikdesigner in Afghanistan, der Typ. So, da setzt sich einfach schon mal eine gewisse Intelligenz voraus, weil du musst mit Computern arbeiten, wahrscheinlich viel auf Englisch, also er wird auch fremdsprachenmäßig gut drauf sein. So einer schnappt halt einen eher minder bemittelten Ossi jetzt die Arbeit weg. Oder auch Wessi. Aber da ist das nochmal eine andere Nummer, glaube ich. Mhm. Ich glaube, da wurde so viel versäumt und es ist immer leicht, dann draufzuhauen auf die Leute, was sie da machen. Ich bin aber der Erste, der mit draufhaut, weil es gibt für mich dafür keine Ausrede. Ich versuche nur eine Erklärung zu finden. Also ich möchte damit das nicht rechtfertigen, dass man sich da hinstellt und sich so, also das, aber wenn ich wieder darüber nachdenke, hast du ja mitgekriegt, das muss ich nochmal kurz abschweifen, du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, dass der Organisator dieser, ich sag mal, Demonstration, der Bruder des Flüchtlingheims, des Leiters des Flüchtlingsheims ist, oder war, okay. Ist, ja, ist nicht wahr. Also wirklich, der Leiter des Flüchtlingsheims, der war erstens mal in der AfD, das ist auch schon so ein Ding, weißt du, und zweitens veranstaltet sein Bruder da so eine Aktion. Da muss man sich auch schon fragen, ob da irgendwie nicht irgendjemanden mal was hätte auffallen können, zum Beispiel. Also, ja, das macht mich richtig, ich kann nicht sagen traurig, das wäre jetzt geheuchelt. Traurig auch nicht frustriert, sondern unwohl ist einem da, weißt du? Weil es gibt keine einfache Lösung. Vielleicht deshalb. Weil man nicht sagen kann, das kann man so abschalten, das Problem. Es gibt keine Lösung. Und die scheiß Politiker, und das sage ich jetzt ganz bewusst so, Chris, die wirken halt wirklich wie die Allerdümmsten aktuell. Denen fällt wirklich überhaupt nichts mehr ein. Ja. Das ist richtig absolut traurig. Du hast ja das bestimmt heute mit dem Asylpaket 2 mitbekommen, ne? Ja. Hat dich das überrascht? Also ich meine, dass CDU, CSU da so vordonnert, aber die SPD mit Abstand die zweitstärksten Stimmen für das Asylpaket 2 abgegeben hat. Da hast du doch von der letzten Woche schon gesagt, dass die SPD und Grüne eigentlich schon gar nicht mehr, schon sich völlig politisch entfremdet haben, ihrer Grundausrichtung. Weißt du? Das Ding ist halt, da fehlt mir jetzt ganz ehrlich wirklich die Intelligenz, um das richtig aufzudröseln, aber ich versuche es mal in meinen einfachen Worten zu erklären, wie ich das sehe. Ich glaube, dass da zwei Probleme gerade stattfinden. Die einen versuchen, das in Deutschland zu lösen, das Problem, und die anderen versuchen es europaweit zu lösen. Ja. Und dann gibt es noch eine Gruppe von Leuten, die nimmt man aber gar nicht mehr wahr, die versuchen das global zu lösen. Und ich glaube, da musst du eigentlich ansetzen. Also alles, was sich jetzt hier nur auf Deutschland bezieht, ist völlig, das ist so kurz gedacht, weil das die werden sich nicht aufhalten lassen durch egal was. Also außer du knallst die halt ab. So, aber da können die Zäune machen und was weiß ich, Gräben graben und was sie wollen. Die Leute werden sich nicht abhalten lassen davon, dass sie hier irgendwie nach Europa kommen. Ja? Und sprich, wenn du jetzt hier sagst, ja, hier in Deutschland, dann nehmen wir nur so und so viele Leute auf, wir verschärfen das und das und es dürfen keine Flüchtlinge mehr von da an da kommen, die lassen sich was einfallen. Und das Gleiche geht auch für Europa, wenn du einfach nur so denkst, ja, hier, da machen wir Europa dicht, ab Griechenland ist zu, oder jetzt aktuell ja Mazedonien, aber sag mal so, jetzt verstärken wir Patrouillen an der griechischen, türkischen, italienischen, das wird zwar dafür sorgen, dass es schwieriger wird für die Leute, aber sie nehmen das größere Risiko, glaube ich, dann auf sich. Vielleicht nicht ganz so viele wie jetzt, aber immer noch so viele, dass das Problem nicht gelöst sein wird. Und du musst das, glaube ich, wirklich versuchen, global zu lösen. Und wenn du dann halt so eine Scheiße mitbekommst, wie das über einen Waffenstillstand diskutiert wird und der versucht wird, irgendwie ja durchzusetzen und dass dann auf einmal die Türken anfangen, da rumzuballern, ja, und mit der mit der Argumentation, ja, wir müssen die Kurden ja irgendwie in Schach halten. Ja. Das wirkt auf mich so, als ob da schon so ein paar Leute auch Interesse daran haben, dass der Konflikt möglichst nicht abklingt. Also, das kannst du ja auch Russland vorwerfen. Wollte ich gerade sagen, ja. Die aktuelle Krise hilft. Allen voran. Ja, was heißt, hilft Russland vielleicht nicht, aber das sorgt definitiv dafür, dass es in Europa Probleme gibt, die Russland nicht ganz ungelegen kommen. So. Und die Amis, ja, sagen sich wahrscheinlich auch, ja, Mensch, macht ihr das mal? ist jetzt erstmal euer Problem. Also es wirkt halt ja, so, klar, als ob da nicht strikt versucht wird, eine Lösung zu finden. Weißt du, richtig. Weil die Intervention der Russen oder dass die da jetzt mitmischen, macht überhaupt keinen Sinn. Weil es gibt, was ist das Ziel von denen? Also die wollen sich ja da wahrscheinlich nicht an der Regierung beteiligen oder so und die wollen auch nicht so einen Scheiß wie den Irak, also wie die Amis im Irak da das Problem hatten, dass sie als Besatzungsmacht da aufgetreten sind. Ja. Das wollen sie wahrscheinlich auch nicht. Also das wirkt alles so, als ob man da so das Leid der Menschen so ein bisschen als politischen Spielball benutzt. Selbst zu nutzen macht. Ja, das ist. Findest du aber nicht auch, dass es, das finde ich, ist auch das große Problem, dass es genau zwei Art und Weisen gibt, wie man zum Beispiel jetzt mit dem Clausnitz, ich will mal Köstritzer sagen, aber das ist ja totaler Quatsch. Da kommt da sind sie ganz anders. Da kommt ja das köstliche Bier her. Aber es gibt irgendwie nur zwei Art und Weisen mit so welchen, wie haben das genannt, nicht Mobs, sondern Pack? Ja, nee, diese Massenversammlung da in Klausnitz zu nennen. Und zwar entweder zu ignorieren, was meiner Meinung nach irgendwie nicht so richtig geil ist. Ich finde, schon ignorieren in einer Medienebene, wenn du irgendwen, einen AfDler oder irgendeinen anderen Affen, irgendwie Gehör gibst in irgendeiner TV-Sendung, nimmst du die ernst, weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann hast du schon mal das Problem, dass die auch Reichweite haben. Und dann gibt es das, also Ignoranz ist eine und dann irgendwie diese klammheimliche Sympathie, die aber immer noch lauter ist irgendwie als was komplett zu ignorieren. Weißt du, irgendwie, man hört immer mehr, dass irgendwie so latente Sympathien gegenüber so welchen Massenversammlungen wie in Klausnitz irgendwie zumindest hört man, ja, so kann es ja auch nicht weitergehen. Ja, ja, genau. Also das heißt jetzt, natürlich sagt da keiner, ich bin auf der Seite der Demonstranten oder ich würde auch gerne mal ein Asylantenheim anzünden. Ja. Aber was man damit natürlich macht, ist den Leuten, die da Montag zum Beispiel in Dresden dann irgendwelche zusammentrommeln, irgendwie ein Mittel an die Hand zu geben, dass die sagen, schaut, die Stimmung kippt. Ja, also die Leute, dabei geht es den Leuten ja nicht darum, dass sie den Flüchtlingen nicht helfen wollen, sondern dass sie merken, dass es gerade nicht funktioniert. Also weder von der Infrastruktur noch von der Willkommenskultur. Ja, also da gibt es irgendwie so Differenzen, die man erstmal irgendwie klären muss oder zumindest mal in geordnete Bahnen lenken muss. Und das löst bei vielen Menschen Angst aus, die ich nachvollziehen kann. Weißt du, das habe ich ja schon mal gesagt, du kannst immer eine große Fresse haben, wenn nicht direkt vor deiner Haustür plötzlich 200 neue Flüchtlinge einziehen oder so. Das ist immer leicht zu sagen, wenn die irgendwo am Stadtrand oder so wohnen. Ja, und wenn ich die Bilder sehe, ja, wenn von wirklich kleinen Kindern, die da weinend in der Kälte irgendwie an der mazedonischen Grenze sitzen, da kann mir kein Mensch sagen, dass einem das nicht irgendwie nahe geht. Deswegen, ich glaube, dass die meisten schon den Leuten helfen wollen, aber da geht's ja weiter. Allein diese Verteilung und dass da die ganzen Ostblockstaaten jetzt sagen, nee, so geht's nicht, wir nehmen hier niemanden auf und die Ungarn jetzt darüber abstimmen lassen wollen. Was haben die Polen irgendwie gesagt? Okay, wir nehmen 2500 Flüchtlinge auf und so. Da denkt man sich auch, okay. In so Zeiten musst du, glaube ich, flexibel sein als EU und dann wirklich mal, wenn sie Muskeln haben, die auch spielen lassen und sagen, okay, dann nehmt ihr nur 2500 auf. Das ist absolut euer Recht. Ihr könnt das so beschließen, aber dann müssen wir halt Gelder in andere Richtungen pumpen, weil die brauchen das halt eher, weil die aktuell sich um die größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit kümmern. Das muss man einfach mal so sagen. Also das ist, und vor allem, mir macht das auch so ein bisschen Sorgen, dass man da in Syrien weiter mit dem Feuer spielt. Also das ist jetzt noch gelinde ausgedrückt, aber dass da immer mehr Parteien mitmischen. Also ich glaube nicht an sowas wie einen Weltkrieg. Ja? Aber ich glaube an so politische Spielchen, die auch ganz schnell außer Kontrolle geraten können. Also ich glaube nicht, dass man sich da jetzt prinzipiell... Ja, aber da sind doch so welche Geschichten wie Russland das Zünglein an der Waage. Absolut. Und man lässt den Russen ja auch viel durchgehen aktuell. Der Russe. Ja, der Russe, so muss man sagen. Gerade die Lilly, die braucht da gar nicht aus dem Hintergrund schreien. So, wird ja, schon sehen, wenn sie im Tarnanzug da steht. Muss man steht. Ganz ruhig sein da. Da kommt doch wieder Spassiva und höre ich doch da schon wieder. Telefoniert doch schon wieder mit dem russischen Parlament hier in Cuxhaven. Der hat doch schon wieder die Abzeichen von ihrer Uniform entfernt, weil sie irgendwo in Karl-Marx-Stadt jetzt was besetzen will. Nee, also ich weiß halt nicht genau, diese Ungewissheit, das ist das, was einen so ein bisschen Unbehagen bereitet. Also Planlosigkeit. Ja, das ist halt immer die Frage. Ich habe schon das Gefühl, dass der ein oder anderen Partei da schon ein genauer Plan vorschwebt, was Syrien angeht. Also, weißt du, das wirkt für mich nicht so, als ob sich die Türken da kurzfristig mal dazu entschlossen haben, jetzt da einzureiten. Es war schon vom Zeitpunkt her sehr clever gewählt, sag ich jetzt mal. Ja, richtig. Weißt, aber selbst wenn Deutschland damit einreiten wollen würde, könnten es ja gar nicht, weil sie, glaube ich, nur 4 Jets zur Verfügung haben, die man überhaupt volltanken kann. Ja, ob Deutschland da mitmacht oder so, ist mir erstmal jetzt aktuell, also die machen ja im Endeffekt schon mit ihren Aufklärungsflügen, aber mir ist es erstmal alles egal, wer da genau mitmacht. Was mich halt interessieren würde, ist, wie wirklich aktuell hinter verschlossenen Türen die Beziehungen zwischen der Türkei und Russland eingeschätzt werden. Das würde mich wirklich mal interessieren, weil das ist ein extrem heikler Konflikt. Sollten die Türken mit Russland wirklich, vielleicht nicht unbedingt einen Krieg anzetteln, aber wenn es da zu einem größeren Konflikt käme, hast du es halt mit einem NATO-Staat zu tun. Ja, absolut. Und dann bist du mitgehangen, mitgefangen. Glaubst du aber das? Nö. Glaubst du, dass wenn es dazu käme, dass man als Also, dass die anderen NATO-Staaten dazu verdammt sind, dann Nein, sich da in so einen Konflikt mit... Ich glaube auf gar keinen Fall, dass es da dazu kommt, weil ich glaube, dann wäre es schon dazu gekommen, als die Türken da diesen russischen Jet abgeballert haben. Naja, die Russen sind ja auch nicht ganz dämlich, wa? Aber die wissen halt auch, dass sie nicht ganz dämlich. Aber ich glaube auch, dass die Türken nicht ganz dämlich sind, im Sinne von, dass da die ein oder andere Macht reinspricht und sagt, hier, Erdogan, Recep, halt mal das Maul. Ich glaube aber, dass es für die Türken momentan eine Chance ist, gewisse Dinge durchzusetzen, die vielleicht vor 5-6 Jahren noch nicht möglich waren. Richtig. Das kolumniert in die Flüchtlingsgeschichte an der Grenze. Ja, natürlich. Die haben den Schlüssel zur europäischen Haustür. Und ja, klar. Wenn es nicht so läuft, wie die wollen, können die. Weil wir reden ja immer von Menschen und deswegen sind die Begriffe, die ich verwende, jetzt vielleicht auch wirklich ein bisschen fehl am Platz, aber die könnten praktisch jetzt Europa fluten lassen mit Flüchtlingen. Also das ist für die, das ist schon ein gewisses Sündlein an der Waage und natürlich und, auch für so eine Machtfrau wie die Merkel, die würde halt, könnte sie direkt das Amt niederlegen. Der Merkel war schon das richtige Artikel. Den Satz hast du dich falsch korrigiert. Ich habe einen Bericht gesehen. Wo war das? War, glaube ich, bei meinen Tagesthemen, Tagesschau, also vom ARD, das Medium. Übrigens, meine Schwiegermutter war im ZDF-Mittagsjournal. Hat sie was gekocht? Nee, hat sie nicht. Wobei, die macht fantastische Pelmeni. Die ist hier im Raum Hannover, ist die irgendwie Vorsitzende der Deutsch-Russen. Die ist Sonnengöttin. Ich hätte gesagt, die ist hier in Hannover Vorsitzende Sonnengöttin. Sonnengöttin. Die ist hier irgendwie, was macht die bei der Landsmannschaft, heißt das, glaube ich. Deutschland-Russen. Die Landsmannschaft. Und zwar habe ich da gesehen, dass der Krieg ja immer dichter an die türkische Grenze ranrückt, der Krieg, den die IS. Ja. Naja, ja. Und dann wird der Druck natürlich immer größer. Entweder lässt du die Flüchtlinge rein. Oder die werden halt abgeballert. Und irgendwann mussten sie halt reinlassen. Ja. Durchlassen. Ja, klar. Irgendwann wird der Druck zu groß, ist schon richtig. Ja. Und ich werfe der Türkei übrigens auch nicht vor, dass die sich nicht um die Flüchtlinge kümmern. Gibt es mit Sicherheit auch Punkte, wo sie das nicht ausreichend tun. Aber die haben natürlich ein ganz anderes Kontingent bislang aufgenommen als andere Länder. Deswegen muss man da auch mal vorsichtig sein, wenn man dann direkt sagt, ja, was die da veranstalten, das geht ja gar nicht. Ja. Ich sehe das schon aus humanitäre Sicht so, aber ja, schreien halt dann auch Länder, die, wie du vorhin berichtest, 2.500 Leute bislang aufgenommen haben. Mhm. Also da muss ich mir immer dann schon, ja, denken, was ist das eigentlich für ein Zynismus, dass du dich da hinstellst und jetzt mit den Fingern auf die Türkei zeigst und selber niemanden aufnimmst. Oder wenn du halt guckst, habe ich heute gelesen, in Libyen kommen auf 3 Libyer ein Flüchtling. Ja. Das ist irre. Das, das musst du dir mal vorstellen. Und ich sag mal so, Libyen ist ja jetzt auch nicht gerade eine gefestigte Demokratie, die das einfach mal so wegsteckt. Also ist ja auch mächtig am Schwanken, die Nummer. Ja, und das alles gepaart mit Clausewitz, gepaart mit der Fassungslosigkeit vieler Politiker und auch der Ideenlosigkeit von Leuten, weiß nicht. Ich hab kurz keinem fällt irgendwas ein. Und dann, das muss ich noch ganz kurz sagen, weil das geht mir schon ganz lange durch den Kopf. Das wollte ich schon immer auch mal in der Sendung sagen. Stellen, heißt es Libyen oder Libyen? Ich glaube, es heißt nämlich Libyen, oder? Ich sage immer Libyen. Dann heißt es Libyen, okay. Ja, dann muss es so sein. Nee, weißt du, was mir auch so ein bisschen fehlt? Das mag jetzt ein bisschen banal sein, aber es gibt auch von Seiten zum Beispiel der Musiker oder so überhaupt nichts, das mit der... Ach, du meinst jetzt Band-Aid-mäßig oder was? Nicht unbedingt Band-Aid-mäßig, aber es gab ja zum Beispiel in den 70ern und 80ern oder am besten natürlich zum Vietnamkrieg, da gab es ja schon auch so eine Strömung an kreativen, musikalischen Menschen, die diese Musik auch dazu genutzt haben, um auf verschiedene Missstände aufmerksam zu machen. Das fehlt völlig. Keiner hat irgendeine Botschaft. Da geht es nur noch darum, wer als erstes Dagi B von YouTube ficken kann. Das ist wirklich nur noch darum geht es bei irgendwelchen Bands. Und mir geht es hier auch nicht um den öden Liedermacher, der irgendwie da von seiner verflossenen Alten singt und jetzt sich überlegt, mal für die Flüchtlinge ein Lied zu machen. Nee, mir geht es hier wirklich um auch gesellschaftskritische, politisch angehauchte Musik, die einfach dann so ein bisschen auch wachrütteln kann. Ich kann es gar nicht anders beschreiben, aber das fehlt mir auch völlig. Dass von der künstlerischen Seite jedenfalls bei mir nichts ankommt. Dass die nicht aufschreien. Da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, sonst gibt es ja immer irgendwelche Feingeister und Künstler, die sich da irgendwie engagieren. Ist für mich auch ein Problem. Weil die erreichen nochmal eine andere Masse. Nee, ich hab einen. Ja? Til Schweiger. Was macht der denn? Weiß ich nicht, will der sich nicht ein Flüchtlingsheim bauen für 10 Millionen? Ja, danke Till an dieser Stelle. Ja, ja, also das ist ein großer. Ich bin echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn man so gerade so denkt, oh, es schwellt oder es ist ja, das geht alles so ein bisschen gerade zurück und es entspannt sich ein wenig, dann hast du das Gefühl, dass einer die nächste Kanne mit Benzin holt und ins Feuer gießt. Also das ist wirklich, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, sowas jemals miterlebt zu haben. Nein, auf keinen Fall. Das ist ein Novum in unserer Lebensspanne. Und das macht mir Angst. Ich gehe davon aus, dass es viele auch sollte einen auch Angst machen, weil es ist ja so eine Art und Weise, denke ich mal, ein Präzedenzfall, weil so ein Massenflüchten seit dem Zweiten Weltkrieg gab es das nicht mehr, nee. Größte Flüchtlingsbewegung. Seitdem wir leben, gab es das nie. Ja, es ist die größte Flüchtlingsbewegung seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Ja, das ist wirklich. Ja. Deswegen, ich spiele jetzt eine kritische Musik, Chris. Nochmal eine gesellschaftskritische Musik. Die kannst du nutzen, um aufs Klo zu gehen oder einfach zuzuhören. Du denkst dir die Musik einfach. Der Titel heißt, falls ihr es. Ach nee, erzähle ich einfach gar nicht. Der Text ist ja viel entscheidender. Aber Ricky, bevor du Play machst. Ja. Nach dieser Diskussion habe ich mega Bock auf FIFA. Ja, das stimmt. Und es wird gleich noch um weitere PlayStation-Titel gehen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Boah, freue ich mich drauf. The Division. Hashtag The Division, wie wir hier sagen. Nee, aber ich muss dieses Thema jetzt mit einer Musik kurz abbinden. Ja, mach mal ruhig deine Musik. Ja. Kannst gar nicht mehr erwarten. Wie lange geht das jetzt? 5 Minuten 56. Jetzt, echt jetzt? Ja. Und übrigens, die letzte Musik, die heute kommt, das kann ich schon mal sagen, der Rausschmeißer, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Die geht auch gar nicht so lange. Also wenn man, sag ich mal, auf lange Musik steht, dann geht sie nicht so lange. 13 Minuten ist das letzte Stück. Aber lohnt sich wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde zu hören. Jetzt aber ist wirklich genug gesagt. Jetzt lasse ich hier die Platten kreisen und spiele den Titel Hitler Lives. We hear lots of down life's broad highway, about whether Hitler died in Old Berlin. Here's one thing I'm telling you, you can bet your life it's true. If we forget our boys, then Hitler lives again. Hitler lives. If we say that UFC Fight Pass is amazing. I'm so happy to fight for UFC Fight Pass. So. Tja, Musik, die man so sonst noch nirgendwo gehört hat. Und solltet ihr jungen Menschen da draußen diesen Titel jetzt geskippt haben, dann muss ich sagen, einfach nochmal 6 Minuten zurückskippen und wirklich auf den Text hören. Das ist Poesie in Musikform. Chris. Chris! Das gibt's ja gar nicht. Entweder ist er jetzt von allen guten Geistern verlassen oder uns hat die Technik hier im Stich gelassen. Geht's weiter oder was? Da ist er, da ist er. Hallo. Hast du denn bei 3 aufgehört, weiter zu counten? Wann habe ich denn gecountet? Noch 3 stand da. Ach so, halt, da fehlte die 0. Ach nee, da fehlte Minute, Minuten. Das habe ich mir schon verstanden, dass das Minuten bedeutet, aber warum schreibst du nicht wieder bei 1? Ja gut, hätte ich machen können, habe ich jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wir wurden gerade zum Essen eingeladen am Sonntag. Siehste? Und zwar zum Mongolen. Da bin ich mal gespannt, ob du dich da noch hinschleppen kannst, denn am Samstag... Oh ja, stimmt. ...ist ja ist Polen auch, offen. Eieieiei, stimmt. Das wird ja wieder... Am Samstag werde ich mich so... Übrigens muss ich hier jetzt machen, danke an den Markus, 20 Biere. Ja, danke an den richtig Markus, geil. Eine das Flasche rum im Ledermantel, muss man sagen. Im Ledermantel, toll. Ich werde mich zuschütten, ich werde mir eine richtig schöne Brühbouillon werde ich mir hier aufbrühen am Tisch, am Schreibtisch. Mit dem Feuerzeug. Werde ich mir richtig schön wegknuspern, die Dinger. Bisschen Nudelsalat, bisschen Kartoffelchensalat, 1, 2, 3, 6, 9 Pakete Haribo und eine Tüte Chips. Das wird so schön. Und dann am Sonntag Mittag schön zum Mongolen. Ah, das wird ein Wochenende herzergreifend. Ich bin ähnlich ambitioniert und habe mir überlegt, dass ich mir auf jeden Fall eine Matratze hier ins Zimmer lege und einen Eimer ins Zimmer stelle. Und das sollte einfach wirklich meine Lust auf diese Sendung jetzt genügend untermauern. Also es ist wirklich so, ich bin bereit, ans Äußerste zu gehen. Und ich bin auch bereit. Und was das bedeutet, gerade der Pocho weiß das ja, als in der berühmten Weltmeisterschaftsnacht, Halbfinale war es, Holland gegen irgendeine andere Truppe oder Viertelfinale, weiß keiner mehr so genau, ich auf jeden Fall nicht. Als ich im Schlüpper durch meine Heimatstadt gelaufen bin, auf der Suche nach Monster Energy. Energy Drinks brauche ich auch noch, stimmt. Ja. Oh, das wird. Morgen ist ja schon Freitag, da werde ich morgen schon richtig schön einkaufen. Escalation. Richtig schön einkaufen. Oh, toll. Das wird so ein schönes Wochenende, das schönste Wochenende wahrscheinlich aller Zeiten. Naja, da könnte es dieses Jahr nochmal ein schönes geben, aber da können wir ja dann nächsten Samstag drüber sprechen. Ja, ich dachte eigentlich auch, dass nächstes Wochenende übelst geil wird, nämlich der 6. oder so, 6.3. Ja. McGregor gegen Raphael? Gegen Nate Diaz. Ach so, ja. Ja, muss ich jetzt mit einem Kumpel gucken, weil mein anderer hier, der hat Jahrestag. Ich guck's gar nicht. Ich verwehre mich dem Ganzen. Das ist ein gutes Recht, aber es ist schön, wirklich das gemeinsam zu gucken. Das glaube ich. Also wenn ich jetzt bei dir um die Ecke wohnen würde, würde ich auch auf jeden Fall vorbeikommen. Ja. Wenn ich dürfte, natürlich. Jahrestag. Ja, ist natürlich ein Quatsch. Guck mal. Kann er ja nächstes Jahr machen. Also wirklich. Jetzt gibt's wirklich ja was, Chris, das müssen wir definitiv ansprechen. Das haben wir auch schon am Freitag gesagt, als nämlich endlich die Division Beta freigeschalten wurde. Man konnte sie zwar am Mittwoch schon runterladen. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nee, es war ja das große Problem, das gibt's nämlich bei Steam. Bei Good Old Games gibt's dieses Verfahren auch des Preloads. Ja, das Spiel kommt am 6.5. raus und du kannst es am 5.5. schon runterladen, weißt du? Dass du nicht dann die Scheiße noch runterlädst. Ja, es war noch nie das Problem, das Runterladen an sich. Meistens war es der Day-One-Patch, der immer für Frustration gesorgt hat. Ja, ich finde, dass du kannst ja jetzt nicht immer davon ausgehen, dass die Leute so eine schnelle Leitung haben, wie wir beide jetzt zum Beispiel. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Sondern du musst ja auch daran denken, dass Leute irgendwie in Ostdeutschland, in Klausnitz oder so leben und da irgendwie nur eine 100er-Leitung haben, mit 56K-Modem oder so noch ins Internet gehen und sich da dann halt The Division Tag vorher schon mal runterladen müssen. Aber ich finde das toll. Ich finde das schön mit dem Preload. Ich finde das eine gute Nummer, auch wenn unbedingt, also wir beide bräuchten es persönlich jetzt nicht, aber ich finde die Sache als solches finde ich super. Für mich war es halt ein bisschen frustrierend, weil ich dachte, schön Donnerstag, bisschen datteln und dann stand halt da, nee, ist noch nichts, Server sind noch nicht. Schön datteln im Speckmantel. Schön datteln im Speckmantel. Toll! Also jetzt pass mal auf, jetzt bist du ja hier zweifelsohne der Gaming-Fachmann und ich bin ein absoluter Noob. Und deswegen überlasse ich dir hier wirklich erstmal das Feld, dass du deine Eindrücke schilderst. Also vielleicht jetzt nicht nur das, was wir da erlebt haben bei der Division, denn ich denke, du wirst auch das ein oder andere gelesen haben. Ich überlasse dir ja wirklich das Feld und erzähl mal was über die Division. Also ich erzähl mal was ein bisschen über The Division. Ich habe mich im Vorfeld, wirklich außergewöhnlich dolle darauf gefreut, das Spiel mit dir im Koop zu spielen. Ich weiß nicht warum. Also es gab ja diese 2014 E3-Geschichte. Nee, 15. 14 gab es auf jeden Fall auch, ja. Also 14, da habe ich es zum ersten Mal von The Division gehört. Genau. Wo das Spiel wirklich so unfassbar geil aussah. Der Zahn wurde einem natürlich relativ schnell gezogen, seitdem es die Watch Dogs Downgrade-Debatte gab und so, da hat man sich schon gedacht, wird wahrscheinlich nicht so aussehen. Und ganz im Ernst, mit der Grafik hatte ich noch die wenigsten Probleme in der Beta. Das Spiel sah wirklich mäßig bis durchschnittlich aus. Also das sah ja wirklich phänomenal aus in den ganzen Pre-Screenings, die man da gesehen hat, dann auf der E3 etc., auf der Gamescom. Und wenn es dann noch ein bisschen schlechter aussieht, ähnlich wie bei The Witcher, das sieht ja immer noch gut aus, sah aber mal phänomenal aus. Da muss ich wirklich sagen, sieht absolut akzeptabel aus. Aber was da jetzt aktuell in der Beta abgefeiert wurde, das war wirklich fast schon eine Frechheit grafisch, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, nee, ich gebe dir absolut recht. Ich war richtig enttäuscht. Mhm. Also ich fand, was war denn das letzte Spiel, das ich gespielt habe von Ubisoft? Was war denn das nochmal? Ja, das war wahrscheinlich Watch Dogs. Nee, Far Cry. Ja, stimmt, Far Cry 50. Far Cry 4. Ist doch von Ubisoft, ja, natürlich. Ja. Natürlich. Hat ja auch die Ubi-Formel. Ja, genau. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sah deutlich besser aus. Jedenfalls für meinen Geschmack. Ich fand's, ich hab's auch so ein bisschen mit Watch Dogs verglichen. Ich müsste es vielleicht jetzt nochmal nebeneinander sehen, aber ich fand, dass auch Watch Dogs noch ein Ticken schärfer aussah. Also nicht so gut wie natürlich bei der Präsentation, aber insgesamt war ich schon sehr enttäuscht, was dieses Spiel mir grafisch geboten hat. Was mich auch extrem gestört hat, das fiel mir erst im Nachhinein ein. Wir sind doch da so durch die Städte oder durch die Stadt gelaufen und auch am Anfang, als du so alleine durch New York laufen musst, ist dir ja aufgefallen, dass da immer deine Gegner, sage ich jetzt mal, in der Mitte der Straße sitzen, so hocken und wenn du einen Meter vor ihnen stehst, plötzlich sich umdrehen und ihre Knarre holen. Also es war immer dieselbe, ist ja keine Cutsequence, wie nennt man das? Derselbe Ablauf. Also sitzen immer zwei Leute auf der Straße, beugen sich gerade über einen Opfer. Dasselbe, jetzt kommt Gameplay-Pattern. Genau, das muss ich mir jetzt mal merken. Und das fand ich halt auch so lame. Also bei einer Stadt, die sowieso schon nicht so überbevölkert ist aus nachvollziehbaren Gründen, also da müssen sie ja gar nicht so viele Leute reinpacken, hätte man sich doch da schon mal was anderes einfallen lassen. Da haben sie sich den ähnlichen Kniff wie bei Arkham Knight zunutze genommen, ne? Nämlich, dass es eine Epidemie gab und dass die ganze Zivilisation aus der Stadt halt rausgetrieben wurde. Es war ja dasselbe wie bei Batman. Bei Batman, stimmt, Arkham Origins, Arkham Asylum, Arkham City waren die Spiele halt immer unbelebt. Und bei Arkham Knight haben sie sich gedacht, okay, lassen wir wieder unbelebt die ganze Geschichte, aber wir erklären es, warum da kein Mensch auf der Straße rumrennt, bis auf ein paar Bösewichte halt. Aber bei Batman geht's, weil du dich ja oft nur durch die Luft fortbewegst, beziehungsweise in deinem Batmobil durch die Gegend donnerst und da fällt dir das gar nicht so sehr auf, wenn da jetzt, sag ich mal, jedes Mal diese Bösewichte in der gleichen Haltung zum Beispiel da rumstanden. Aber mir ist das dann nie negativ aufgefallen bei Batman. Und bei The Division ist es mir nachhaltig negativ aufgefallen. Absolut, aber wenn es von der Atmosphäre irgendwie geil gemacht ist, dass es richtig trist und depressiv ist, die ganze Welt, in der du dich da bewegst, das ganze New York, dann ist es auch geil. Aber es war irgendwie, es sah wirklich sehr uncharmant alles aus. Es sah echt mega 0815 aus. Und dann vor allen Dingen auch, immer wenn du aufs Touchpad drückst, dann kommt ja diese viel zitierte Overlay-Karte, so weißt du, die so einfach ins Spiel projiziert wird. Das sah in der E3-Präsentation so unfassbar geil aus, hast du gedacht, Alter, das ist echt Next-Level-Shit, ne? Und dann machst du das hier in der Beta und es ist einfach draufgeploppt irgendwie auf dem Screen, da so eine Pseudo-3D-animierte New York-Karte. Das fand ich schon mal ziemlich scheiße. Plus, ich habe da gar nicht durchgeblickt. Also ich hatte wirklich Probleme irgendwie zu raffen. Aha, okay. Nee, ich bin auch mal in die große Map dann gegangen. Genau, ja, diese Fullscreen-Map, genau, da hat man dann auch wirklich durchgeblickt. Und was da die größte Enttäuschung war, das war nicht mal das Gunplay, damit konnte ich eigentlich ganz gut leben. Es hat sich gut gespielt, muss ich sagen, auch wenn du es ein bisschen träge fandest, ne, das Problem hatte ich jetzt nicht so wirklich. Vielleicht liegt's daran, dass ich halt gerade, obwohl, ich spiele ja auch Metal Gear Solid und das ist mir jetzt auch nicht so träge aufgefallen. Also nee, ich fand's irgendwie, also wenn ich halt zum Beispiel schießen wollte, mich dann schnell über ein Auto abrollen wollte und dann, was weiß ich, um die Ecke und mich da dann verschanzen, ja. So, dann hat das für meinen Geschmack immer relativ lang gedauert, bis der sich da mal umdreht, rüberrollt und dann zu der Ecke. Und ich habe dann später ja erst herausgefunden, dass du, glaube ich, auf X bleiben musst oder auf Kreis und dann legt er den Weg selber zum nächsten Versteck zurück. Ach, das genau, ja. Das ist eigentlich zur nächsten Deckung. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee, dass du dann halt so ein paar Meter überwinden kannst sozusagen und dass du dich jetzt nicht noch da mit der Steuerung an sich auseinandersetzen musst, sondern wirklich nur den Knopf drücken musst. Ja. Das würde ich aber dem Spiel jetzt nicht vorwerfen. Das ist nur eine kleine Kritik. Kurze Frage, wohnt bei euch jetzt im Haushalt ein Landstreicher? Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Das gibt's ja gar nicht. Also ist ja wirklich ulkig, was bei euch dann manchmal sich abspielt. So, aber dann das größte Hauptkriterium des Spiels, wo wir dann auch einfach ausgemacht haben, weil es einfach keinen Bock mehr gemacht hat, wo man sich dachte, wie jetzt echt nochmal? Wir sind dann, ich weiß gar nicht, war das irgendwie so ein Endboss, der dann da rausspaziert kam da? Ja, so ein bisschen, so ein Zwischenboss zumindest. So ein dickerer Gegner mit so einer gelben Healthbar. Das bedeutet dann immer, dass das ein Gegner ist, der besonders viel ab kann. Auf dem Weg dahin zu diesem Gegner war es immer dasselbe. Es kamen Gegnerwellen, die haben wir abgeballert und weiter ging's. Damit kann ich ja sogar fast noch leben, wenn das in sich abwechslungsreich wäre, weißt du, wenn da irgendwie mal was passieren würde oder so. Es war immer Deckung, hinter ein Auto hocken und dann wegballern und so. Obendrauf war dann noch die ganze Haptik der Granaten und das Minipack benutzen und so, war irgendwie ganz schön umständlich. Da muss man sich wahrscheinlich erstmal richtig eingrooven. Das hat mir irgendwie ganz und gar nicht gefallen. Aber dann wirklich der absolute Upturner, weswegen ich mir das Spiel auch auf gar keinen Fall holen werde. Und damit meine ich auch auf gar keinen Fall holen werde. Weil wenn ich es mir irgendwann mal für ein 20 oder so holen werde, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie noch so richtig Bock macht. Und wenn du dann irgendwie so ein Open Match joins und so mit irgendwelchen Fremden, das macht mir keinen Bock. Wenn, müsste man sich da absprechen, dass man sich das zusammenholt oder so. Aber wir sind dann da in so eine große Lagerhalle gekommen. Hat auch schon Spaß gemacht bis dahin, muss man wirklich sagen. Was mit Sicherheit dann anders ausgesehen hätte, wenn wir öfter schon vorher gestorben wären, bin ich mir sicher. Ja. Man ist ja relativ gut durchgekommen, muss man sagen. Und das hat einen guten Fluss, muss ich sagen. Und dann sind wir in diese Lagerhalle gekommen, haben da erstmal 3-4 Gegnerwellen wieder weggeschrotet, wo man sich schon dachte, oh, boah, jetzt aber irgendwie was anderes oder so. Und dann kam dann, wie gesagt, aus so einer Luke, da kam dann so ein großer Gegner mit so ein paar anderen Affen daraus spaziert. Und der hat uns halt direkt weggespratzt. Wir haben da Granaten hingeworfen und sonst irgendwas. Da sind wir halt gestorben. So, okay. Ja, das ist halt das, was sie da auch immer wieder betont haben, dass du dich dann absprechen musst, über die Flanken kommen musst. Ja, und so. Ja, ja, das haben wir auch gemacht. Ja, ist schon richtig und das ist mit Sicherheit auch möglich. Ich merke, aber oder um mal ein anderes Beispiel rauszukramen, ich merke es zum Beispiel beim Witcher. Da ist es auch so, dass ich, wenn ich jetzt auf so einen Endboss oder auf so einen Mittelboss da treffe, dass du eigentlich den nie beim ersten Versuch direkt erledigst. Also du lernst auch im dann Sterben hast du sozusagen. Nur den Boss, den du nochmal spielen musst. Bitte? Und dann hast du aber nur den Boss, den du nochmal spielen musst, wenn du stirbst. Und da mussten wir diese ganzen 4-5 Gegnerwellen nochmal machen, bis dann dieser Zwischenboss getriggert wurde. Und dann sind wir ja wieder gestorben. Da haben wir so ein drittes Mal nochmal so viel Zeit da investieren und so viel Stumpfsinn zu investieren. Das macht keinen Bock. Haben wir ausgemacht, deinstalliert, weg. Ja, ja, und für mich war danach auch klar, ich habe sofort bei Amazon von der Liste runtergemacht und das war damals, als ich die PlayStation geholt habe, es war ja um die E3 rum, als wir die geholt haben, war das auch das Spiel, auf das ich mich wirklich mit am meisten gefreut habe. Das ist wirklich ein Spiel gewesen, ich habe das gesehen und habe gedacht, das ist großartig, absolut. Das Szenario, was darüber bekannt gegeben wurde, das fand ich alles so toll und da hätte man wirklich so viel machen können und vielleicht macht das Spiel auch irgendwann im Laufe des Spiels. Aber dann kriegen wir es mit und dann können wir unsere Meinung immer noch ändern. Aber aktuell sehe ich auch überhaupt keinen Grund, diesen Titel zu kaufen. Also das ist für mich ein Schuss nach hinten und ich hoffe, dass Ghost Recon wenigstens dann ein bisschen geiler wird. Das Wildlands. Ja, weil da habe ich auch Bock drauf. Aber ist ja fast, ich weiß auch nicht, Ubisoft hat vielleicht auch so ein bisschen das Problem, dass die so groß sind. Mhm. Aber das gibt ja, nee, die Ausrede lasse ich auch nicht gelten, weil sie haben ja verschiedene Studios und so, gell, in denen sie das dann... Ja, in Montreal, in Paris. Ja, ich weiß nicht. Also ich war eigentlich noch nie enttäuscht von dem Spiel. Und das liegt halt daran, dass meine Erwartungshaltung so hoch war. Also aber das war wirklich so ein richtiger Upturner für mich. Das muss ich auch wirklich sagen. Und Ja, Ubisoft hat ja jetzt für 2016 mit Assassin's Creed ausgesetzt, ne? Ja, was ja per se erstmal nicht die dümmste Idee ist, finde ich. Ja, es ist genau die richtige Geschichte. Ja. Und dafür halt dann jetzt Ghost Recon Watch Dogs wollen sie ja bringen nächstes Jahr. Ja. Also Watch Dogs 2. Ich glaube, Watch Dogs kommt Ende des Jahres. Ja, auf jeden Fall kommt das. Und das finde ich auch nicht schlecht. Also ich weiß, viele fanden es nicht gut. Ich fand es eigentlich gut. Also ich habe es gern gespielt. Und dann gibt es da noch einen Titel. Einen großen. Ach hier, das mit den Rittern da. Wie ist das nochmal? Four Kingdoms. Nee, wo du die Ritter steuerst. Medal of Honor, nee, wie ist das? For Honor, genau. Ja. Wie komme ich denn auf Medal of Honor? Was war das denn? Das war ein Shooter. Okay. Du bist einfach so unfassbar versiert in diesem ganzen Thematik. Ich mache jetzt auch bald einen Gaming-Podcast. Ja? Ja, mit irgendjemandem, der einfach immer nur daneben dran sitzt und nichts sagt. Winnie ist eigentlich immer eine gute Voraussetzung für einen Podcast. Ja, stimmt. Nach diesen Richtlinien hast du ja noch nie Podcast gemacht. Na, da ist aber, warte mal, da ist House of Truth. Ach, er leckt mir Marsch. Da beschwert sich sonst wieder dein Kumpel und. It's funny, cause it's true. It's funny, cause it's true. Aber man muss doch mal kurz sagen, wo wir gerade über Außenstehende in diesem Podcast reden. Für den Samstag. Oh, aber nicht spoilern, nee. Ich spoiler nicht. Oh, das kannst du nicht spoilern. Nein, ich sage nur, um so Temper to the Reisement zu bringen. Am Samstag habe ich, das muss ich sagen, als PR-Experte von Monty. Ich möchte, er hat fast gesagt, einen ganz dicken Fisch für unsere Samstagabend-Gala eingeladen. Aber es ist wahrscheinlich, möglicherweise, der dickste Fisch, den man unentgeltlich in so eine Sendung einladen kann. Es wird großartig. Der bekannteste Gast, der jemals bei Non-PG zu hören war. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Und hier waren schon ein paar, also hier war schon Big Brother Steve. Ja. Ja, hier war schon Alex Wright. Die Frau von Dings. Die Frau von Dings, René Weller selber. So die René Weller und die Frau von René Weller. Tobi war mit dabei. Und, jetzt muss man ja auch sagen, Manu Thiele. War ja wirklich häufig zu Gast. Wurde oft der Lächerlichkeit preisgegeben, absolut. Ja. Und jetzt hat er es wirklich geschafft. Er muss Laudationsreden beim Mannheimer WWE Live-Event führen. Und man muss natürlich sagen, es war Manu Thiele official bei uns zu Gast. Das war noch seine ganz großen Zeiten. Das war das Original. Mit war eigentlich mal einer von Reds bei uns zu Gast? Nee, ne? Von wo? Von Reds. Hab ich noch nie gehört. Dann war aber auch mal zu Gast, wie heißt er noch? Der Dicke mit dem Handschuh. Na, Matze Schwarz war auch mal zu Gast. Das stimmt, aber da hatten wir, glaube ich, diese besondere Ausgabe, wo wir für Minderbemittelte Geld gesammelt haben. Nö, das war einfach unser Spendenmarathon. Das war genau unsere Aktion Sorgenschwarz. Dann gibt's Aktion Sorgenschwarz war das und der Andy Dice, kannst du dich an den noch erinnern? Stimmt, Andy Würfel. Andy Würfel ist tot. Was? It's funny, cause it's true. Ach nee, das machst du, das kenne ich ja schon. Das machst du manchmal mit berühmten Menschen, da interessiert es mich immer nicht. Ja. Aber Menschen, die mich wirklich so geprägt haben in meinem Leben, wie Andy Würfel, da schockst du mich. Aber weißt du nicht mehr, der war immer präsent, hat da seine Sendung mit dem Matze Schwarz gemacht. Auf einmal war der weg. Ja, ich glaube, dass dem irgendwann mal der Kopf gewaschen wurde. Oder der Schwarz konnte die Drogen nicht mehr bezahlen. Und dann hat er gesagt, oh, jetzt werde ich langsam klar, jetzt komme ich wieder runter von dem Trip. Nein, der Matze Schwarz, das war ja sowieso mal ein Ding. Da habe ich mal, war das mit dem Andy Dice? Da hat er mal erzählt, wie er beim Matze Schwarz gepennt hat. Und Matze Schwarz hat sich... Nein, das war mit dem Ding, ich muss es sagen, mit dem Luca Gruni oder so hieß der. Luca Gruni, genau. Mit dem Luca Gruni. Der hat da mal gepennt und hat wohl, der Luca hat wohl alles bezahlt für den Matze Schwarz. Und er hat wohl irgendwie, weißt du, weil er ist ja wohl auch nicht so ganz so gut bestückt, rein jetzt auch mal vom Portemonnaie her. Aber auch untenrum. Untenrum muss ich sagen, aber viel, viel Bartwuchs hat er am Penis. Das stimmt. Und dann ist der Luca Gruni beim Matze Schwarz kacken gegangen. Allein das ist schon so absurd. Und da hat er erzählt, er hat noch nie in seinem Leben, neben dem Donnerschüssel, hat er noch nie so einen riesigen Stapel Comics gesehen. Und man weiß, so ein Comic kostet halt auch seine Euros. Und wenn er da irgendwie so einen meterhohen Stapel sieht, dann denkt er sich auch, okay, ich finanziere ihn hier das ganze Wochenende durch und so, bla. Aber die großen Comic-Stapel, die hausen bei ihm zu Hause. Und dann hat er wohl auch eine riesige Wand mit DVDs und Blu-Rays und so. Und da die Daniel Bryan Anthology Scientology Collection. Scientology-Geschichte und alles. Die Daniel Bryan Scientology Collection hat er. ja, da war er sich immer auch ein bisschen überrascht. Aber ja, so viel zu den größten Gästen, die wir haben. Der größte Gast aller Zeiten wird Samstag hier sein. Ja. Es wird so gut. Also man kann's. Nee, wir müssen auch von dem Thema jetzt ablenken, weil sonst platzt es aus mir raus. Das ist wirklich, die Vorfreude ist unermesslich. Ja, wirklich, in so einer messlichen. Es wird wirklich so gut. Und wir haben noch einen vergessen. Hä? Ficos Pocho. Mailbox. Der Playboy 51 Sidekick. Der Sidecock. Fico aus Berlin. Seine Mailbox war mal hier zu Gast. Stimmt, Fico war auch mal zu Gast. Sag mal, wir hatten doch noch mehr Gäste. Ja, wir hatten so viele Gäste, aber weißt du, wenn du so jemanden wie Matze Schwarz hast, der outshined alle. Also, das ist einfach. Bis jetzt, bis Samstag, da outshined unser Gast. Unvergesslich. Matze Schwarz Facebook-Post aus dem Krankenhaus. Also, das waren wirklich Momente, die, ich glaube, so im Internet noch nie zuvor zu sehen waren. Kannst du dich noch erinnern? Hat er Daumen hoch gemacht bei dem Bild? Hat er Daumen hoch gemacht? Als Zeichen an seine Fans. Ist alles gut, ist alles gut. Wie heißt der Podcast nochmal? Chaka, der Wrestling-Cast? Ja, ich weiß nicht. Muss man unbedingt nochmal reinhören. Ja, eine ganz, ganz tolle Show, muss man wirklich sagen. Und wir hatten auch mal Darren Young zu Gast. Darren Young war zu Gast, das stimmt. Darren Young. Auch der war dabei. Und 500 andere, die wir in diesen Abenden zu Gast hatten. Das war wirklich toll. Kannst du dich noch an irgendwen erinnern? Nee. Wer war denn da noch? Meistens war ich so betrunken. Ich kann mich erinnern. Ricky, bitte, es ist eine reine Ikone. Ich sag nur, der Talisman. Der Talisman, der einzige Mensch, der auf die Idee kam, Tennis-Matches wie Wrestling-Matches zu kombinieren. Die Idee. Das hat sich, glaube ich, mittlerweile bei Eurosport durchgesetzt. Ich denke auch, bei Tele5, der Co-Moderator von Manu Thiele, der Talisman. Und die Happy Day-Jungs waren natürlich auch zu Gast, Philipp und... Ja. Und dann war natürlich Jamie da. Jamie. Moment. Meine Güte, aber leider hatten wir nicht... Da muss man ganz kurz mal wirklich eine Sekunde Ruhe walten lassen, wo Jamie da war. Dann, ich muss es nochmal sagen, und dann war natürlich Jamie da. Das ist jetzt vielleicht eine falsche Musik. Egal. Aber man muss wirklich sagen, wir hatten nicht das Privileg, dass Philipp Jordan aus einer vollgepackten Cola-Dose gesoffen hat. Das hatten wir nicht exklusiv. Das hatten wir nicht exklusiv. Das stimmt. Nee. Das war ein großer Podcast-Moment, muss man sagen, in den letzten 20 Jahren. Wir hatten schon so tolle Momente. Wir hatten so, was wir schon alles erlebt haben. Podcast. Da müsste man eigentlich mal eine Extra-Sendung drüber machen. Wirklich. Was war so, wenn du jetzt mal überlegst, das war einer der Momente, wo du denkst, das war richtig... Da, also mein Lieblingsmoment sind immer noch die 2 Stunden Geschnarche bei der ein Jahr kalte Personality-Ausgabe, als ich versehentlich eingeschlafen bin in meinem Rausch und mein Handy die ganze Zeit als Klingelton gemacht hat und Tobi und seine Freundin 2 Stunden lang verzweifelt auf der Suche nach dem Handy waren oder beziehungsweise sich gefragt haben, wie der Vogel hier ins Haus kam. Ja, das war toll. Das kann man schwer nachvollziehen. Es war nur ein 7 Stunden langer Podcast. Also da müsste man nochmal reinhören, wenn man Zeit hat. Das war ein 7 Stunden langer Podcast. Da bin ich erst später dazugestoßen. Weißt du das noch? Ich weiß noch, dass du später dazugestoßen bist. Genau. Ich weiß gar nicht, ob du noch die Aktion mitbekommen hast, als wir Manu Thiele in der Sendung hatten, wir haben den ja so rund gemacht, monatelang, und dann konnte er aber nicht widerstehen. Ja, weil der Fame so groß war bei uns. Ja, er hat gesagt, er muss unbedingt für diese Ein-Jahres-Show dabei sein, und wir haben ihn dann so ein bisschen vorgeführt, muss man sagen. Ja. Ach, war das schön. Und danach wurde ich vorgeführt von Dennis Retzler, der heute als Michael Wendler in Mallorca auftritt, muss man sagen. Nee, als Kim.com Double in Las Vegas auftritt. Aber ich muss noch mal zu der Ein-Jahres-Cult-of-Personality-Geschichte dazu sagen, da bin ich ja erst später dazu gestoßen. Weißt du noch warum? Du warst bei dem großartigen Fußballspiel Hannover gegen Manchester United. So sieht es nämlich aus. Ja. Ja. Und ich weiß das noch. Ja, absolut. Und ich kann es gar nicht mehr, ich weiß es doch ganz genau, Bude war rappelvoll, Hannover 96 gegen Manchester United und Hannover schießt das 1-0. Ja. Du glaubst gar nicht, was in diesem Stadion los war. Und ich erinnere mich auch noch, da hat eine deiner vielen Lebensabschnittspartnerinnen eine Cult of Personality-Torte gebacken. Absolut. Oh, das waren so Momente. Meine Ob wir ein, in diese Sphären nochmal aufsteigen, ich wage es zu bezweifeln. Ich bezweifle es mal ganz stark, ja. Das waren wirklich, das war the pinnacle of greatness. Das war aber greatness groß geschrieben. Komplett alles. Absolut. Mit einem Sahnehäubchen und Kirsche oben drauf. Aber vor greatness groß geschrieben, da muss ich nochmal ganz schnell ein Thema aufgreifen. Ich habe aber ein Eine-Minute-Thema. Du kannst gerne auch ein Eine-Minute-Thema vorziehen. Wir waren ja am Sonntag, sagt man. Ich sage ja auch Jänner, nicht Januar. Ich sage nur Jänner. Am Sonntag waren wir auf der BIG-Messe. Bauen, I und Garten. Ja. Wir haben uns ein paar Impressionen geholt. Und da war ich unter anderem auch bei der Weber Live Grillshow. Da denkt man sich natürlich, ich bin 10 Jahre in dem verdammten Business. Ich habe alles gesehen. Ich habe Molekularküche in einem Sternerestaurant gekocht. Ich habe von 14 Milchschweinchen die Backen ausgelöst in einem im 16. Stock im Nord-LB-Gebäude in Hannover. Milchschweinchen irgendwie so eine Süßspeise aus dem Aldi oder was ist das? Ja, das sind Milchmäuse, die du meinst. So. Milchschweinchen sind so ganz kleine Schweinchen. Da habe ich die Backen aus der Fresse rausgelöst. Ich habe gedacht, ich habe wirklich so ziemlich alles gesehen. Hat sich dann auch bewahrheitet, ich habe noch nichts gesehen. Und zwar waren wir dann bei der Weber Live Power Grill Show. Und da glaubst du nicht, was da vorgeführt wurde. Da gab es halt so einen normalen Weber Grill, einen relativ breiten Gasgrill. War schon mal scheiße, aber ich glaube, es liegt damit zusammen, dass es eine Indoor-Veranstaltung war. Und zwar hatte dieser Weber-Grill auf der linken Seite einen Motor, der eine Stange in dem Grill zum Drehen gebracht hat. Ne? Verständlich ja, soweit, ja, oder? Ja. Und dann erzählt der Mann in seinem Weber und in seiner Weber-Kochuniform: Leute, jetzt haltet euch fest, wir machen jetzt in diesem Grill Pommes. Was man halt so macht im Grill. Habe ich mir auch gedacht, wir machen jetzt in diesem Grill Pommes. Da habe ich mir gedacht, wir haben mal gespannt, ob die Stäbchen da durchs Rost fallen, schreienweise oder wie. Auf einmal holt er hinter seinem Tresen einen schwarzen Metallkorb hervor, den er aufklappt. Dann hat er halt diese zwei Hälften, wie als wenn du halt so ein Ü-Ei aufmachst. Ja. Und hat da TK-Pommes reingefüllt, hat den Korb wieder zugemacht, hat den Korb in diese Stangenvorrichtung eingehangen. Und hat den Motor angemacht, dann haben sich original in dem Korb die Pommes gedreht. So, es wurde immer umgewälzt, weißt du? Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe nur nicht, warum ich das so machen sollte. Habe ich auch nicht verstanden, warum ich das machen sollte, warum ich es nicht im Ofen oder in der Fritteuse machen sollte. Auf jeden Fall, es ist möglich, Weber sei Dank, du kannst Pommes grillen. Hier in Deutschland ist ja Weber so das Ding. Ja, ich mauer mir aber meinen Grill selbst in meiner Grillecke. Ja. Habe ich schon Bei uns Pläne. Ist ja auch ein selbstgebauter unten. Aber ja, wurde Schön. Auch selbst gemauert. Aber in den USA ist ja irgendwie der Shit zurzeit The Big Green Egg. Hast du das Ding mal angeguckt? The Big Green Egg, soll ich das mal googeln? Das ist so der Shit, das ist zwar unfassbar teuer, also dagegen ist Weber so eine Art Wegwerfgrill, kann man sagen. Von der Tankstelle. Ja, ist so. Aber das muss irgendwie der Shit sein, da gehen die so drauf ab. Ich höre das so oft in amerikanischen Podcasts, wie sie über dieses Ding, also wirklich, die ejakulieren praktisch, wenn sie über dieses Gerät da erzählen. Das muss so der Shit schlechthin und sein. Aus Kanada. Was genau da jetzt der Vorteil ist, tut mir leid, damit habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Denn ich würde Ich habe den gerade The Big Green Egg und es ist von 2021 Euro bis das preiswerteste ist 927 Euro. Das ist der Big Green Egg Small, ohne Zubehör. Ja, ich weiß, dass der XXL. Also es gibt da verschiedene Größen, aber der allergrößte, der kostet knapp 5.000 Euro oder so, oder 4.000 Euro, irgendwie so. Es gibt einen unfassbar teuren mit 4.000 oder 5.000 Euro. Man weiß zwar nicht, wie gesagt, was das da so irgendwie so teuer macht, das Produkt, aber Also bei dem Grill ist Name Programm, ihr müsst euch den so vorstellen, dass es halt ein großes Ei ist, ein grünes Ei. Unten kommt Holzkohle tatsächlich rein. Ich dachte irgendwie, das wäre irgendwie gasbetrieben. Nee, anscheinend ist dieser Big Green Egg Grill so geformt, dass du da eine ultimative oder optimale Hitzeentwicklung hast. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Also er macht nichts besonders, glaube ich. Ja, also es war wirklich so, dass das, es war meistens so, dass irgendjemand hat erzählt, ich habe mir das Brick Green Acting geholt und dann sagt der andere Podcaster, Alter, du hast ja nicht mal eine Tassen im Schrank, das ist ja so teuer und ja, wie es dann so ist, ein paar Tage später treffen die sich bei dem, der sich das Eck da geholt hat und grillen zusammen und in der darauffolgenden Woche hörst du in der Folge, ich habe mir jetzt auch das Ding geholt, weil ich so umgehauen war oder umgehauen wurde von diesem Gerät. Also, wenn ich irgendwann mal so viel Geld übrig habe, dann teste ich sogar. Mein Testvideo. Kleiner Hinweis. Was ist ein Testvideo? Auf Samstag. Ich habe hier gerade den Big Green Egg XXL, kostet 4.999 Euro. Das ist er, den hole ich mir. Hat auf den ersten Blick hat der, also der ist zum einen natürlich größer als die anderen Big Green Egg Barbecues, aber er hat auch, er ist auf Stelzen, hat Räder unten dran. Ich glaube, das kann man schon mal für 5.000 Euro kann man das schon mal verlangen. Also ich sag mal so, wenn es Allwetterreifen sind, bin ich mit dem Preis einverstanden. Aber wenn ich dann noch die Reifen wechseln muss. Kleine Schneekettchen sind auch dabei. Ja. Was dabei? Ich glaube, kleine Schneekettchen sind auch dabei. Oh, das ist toll. Schön. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, der kann noch so geil grillen. 5.000 Euro bin ich nicht bereit dafür zu löhnen. Da baue ich mir lieber aus Backstein meinen eigenen. Noch nicht. So. Das wird sich, glaube ich, auch so schnell nicht ändern. Ich war bislang, um das mal hier aufzugreifen, nicht bereit, mich von Apple abzuwenden. Ich muss dieses Thema nochmal aufgreifen, auch wenn es vielleicht wehtut. Aber ich habe zum ersten Mal was gemacht, was ich mir wirklich, also hätte ich mir nie erträumen können. Am Sonntag habe ich mich um 19 Uhr vor meinen Rechner gesetzt und habe mir die Galaxy S7 Keynote angeguckt. Und zum ersten Mal seit 3 Jahren hatte ich wieder das Gefühl, das ich früher bei Apple hatte, also diese Vorfreude auf ein neues Produkt. Ich hatte das jetzt wirklich bei Apple seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal beim iPhone 5 oder so, als der Formfaktor verändert wurde. Und seitdem hatte ich das nicht mehr. Also müsst ihr selber ausrechnen, wie lange das her ist. Und Liverpool führt 1-0 schon. Was? Super. Auf jeden Fall hatte ich da eine richtig große Vorfreude. Ich muss dazu sagen, man muss sich diese Keynote nicht angucken. Das liegt daran, dass das Ding ist halt, inhaltlich ist das alles toll, aber es fehlt das Apple-Ambiente. Also wenn man diese Keynote zur WWDC transferieren würde und das von Apple veranstalten lassen würde, würden alle da sitzen und wie so Affen klatschen. Also das war alles toll, aber es wird halt anders rübergebracht. Das sind halt Asiaten, die eher so ein bisschen auch wegen der Sprachbarriere Probleme hatten. Muss man dazu sagen, bei der Keynote waren dann 3 oder 4 Sprecher, ich glaube 3 waren es. Oder waren es nur 2? Auf jeden Fall, die waren halt keine gebürtigen Amerikaner oder waren der englischen Sprache zwar mächtig, aber man hat halt den Akzent deutlich rausgehört. Und das nimmt dem Ganzen dann so ein bisschen den Drive. Dann war auch noch Mark Zuckerberg da. Das fand ich auch so. Der jetzt gerade in diesem Moment durch Berlin joggt. Ja, mit mir an der Hand. Mit dir an der Hand, um dann Peter Altmaier zu zeigen, hier, so kann ein Körper aussehen. Na, da wird sich der Peter nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der Peter, das befürchte ich auch, der weiß, wenn der aus der Politik mal irgendwann austritt, dann hat er noch genug Zeit, sich mal so einen ordentlichen Sixpack darauf zu arbeiten. Mhm. Auf jeden Fall, alles, was ich da gesehen habe, hat mich überzeugt, weil es halt die Punkte waren, auf die ich Wert lege, wenn ich mir ein neues Handy holen möchte. Weil so die Kernfeatures, die unterscheiden sich ja nicht mehr großartig. Aber für mich ist Battery Life entscheidend. 3500 Milliampere und glaube. Nee, nur 3000. Habe ich heute sogar noch gesehen, das Video. Aber da musst du dazu sagen, das ist beim Galaxy S7 und das S7S Edge hat 3500. Ach so. Ja. Und das. Und hat jetzt hinten Glas, weiß ich. Wenn du es jetzt vergleichst mit dem iPhone 6S, der hat halt nur 1700 Milliampere. Also da ist schon für mich ein absolutes Key-Feature, ja, am Start. Und das Akkulaufzeit. Der Formfaktor, den finde ich auch ein bisschen geiler gewählt bei Galaxy, weil das ja so ein Zwischending zwischen iPhone 6S und 6S Plus ist. Also nicht ganz so groß wie das Plus, aber ein bisschen größer als das 6. Das ist eigentlich genau die Größe, die ich will. Und alles, was so sonst noch ist hier mit diesen, mit dieser 360-Grad-Geschichte und 3D und so, ist mir alles scheißegal. Das sind zwar coole Features, aber die brauche ich ganz ehrlich nicht. Also diesen, diesen Ball, den du da hinstellen kannst, und dann kannst du dich da filmen lassen und später durch deine Gear VR dir das angucken. Und das ist ein lustiges Feature, brauche ich aber nicht. Also das ist für mich nicht so entscheidend. Für mich ist wirklich die Performance entscheidend und Akkulaufzeit. Und ich werde es dieses Jahr also machen. Ich werde mich abwenden von Apple und werde zum ersten Mal mir so ein Galaxy-Ding da drauf arbeiten. Und ich bin gespannt, was ich dann sagen werde. Vielleicht bin ich enttäuscht, ja, kann gut sein, aber das, was Apple in den letzten Monaten da abgeliefert hat, also mit ihren Software-Updates, die meine Apple-Produkte definitiv geschrottet haben oder zumindest so weit einschränken, dass ich nicht mehr, ja, barrierefrei, möchte ich fast schon sagen, die Geräte benutzen kann. Ja, das, davon habe ich die Schnauze voll und da wende ich mich von ab und versuche. Ich habe so einen Hass, wirklich schon Hass, nicht gegen, also ich bin mit meinem Handy, bin ich zufrieden, ich wüsste nicht, was ich da jetzt ändern sollte, ich habe auch erst Neues mir geholt. Aber mir geht dieses Prätentiöse von Apple und von den ganzen Menschen, ach, geht mir so auf den Sack. Und dass die Leute auch nicht vom Laptop sprechen, sondern immer von dem MacBook und auch nicht von dem PC sprechen, sondern immer von dem iMac. Ich finde das so affig und ich will das nicht mehr. Ich sage mich dem los und schreie in die Welt hinaus. Pfui. Ja, das stimmt schon. Also es hat, das nimmt immer mehr so Züge an, dass, also als ich zum ersten Mal einen Apple-Computer hatte, war das jetzt noch nicht ganz so gängig, dass man einen Apple-Computer hat. Ja, also da kannte ich niemanden, der einen Apple zu Hause stehen hatte. Und außer einer Obstschale. Genau, da hatten sie welche, aber oft nicht angebissen, muss man dazu sagen. Und haben auch nicht geleuchtet, die Äpfel, außer vielleicht ein Tschernobyl oder so. Oder später dann auch ein Fukushima. Auch nicht mehr. Der Trend geht ja vom nicht mehr leuchtenden Äpfel. Das MacBook hat ja keinen leuchtenden Apfel mehr. Hat keinen mehr, Mensch. Hat keinen dann will ich auch nicht. Nee, aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass jetzt, wo dieses Gerät viel mehr verbreitet ist, wo viel mehr MacBooks überall rumstehen, die Leute einem aber, also manche jedenfalls, so klar machen wollen, dass sie hier was ganz Elitäres haben, was ganz Besonderes, obwohl das ja genau das Gegenteil ist ja der Fall. Genau. Es wird ja immer mehr mainstreamiger und unbedeutender, so ein Gerät zu haben. Und dabei denkst du dir, wenn, ich habe jetzt ein MacBook oder so, dann denkst du, ja, und hast du also das Produkt vom Marktführer, so weißt du, also sowas machst du dich nur zum Affen, du Schwachkopf. Ja, du hast das bessere Produkt, das ist definitiv so, allerdings musst du halt auch immer den Preis mit sehen. Also ich habe ja auch mich jetzt in den letzten Wochen mal umgehört, was so mit Windows-Laptops möglich ist. Und da sage ich mal so, wenn ich mir jetzt mein MacBook Pro neu hole, ja, sobald mein iMac mal verkauft ist, hole ich mir das MacBook Pro, das kostet 2.200 Euro. So, für diesen Preis bekomme ich aber auch einen Laptop mit Windows, das definitiv besser ausgestattet ist, vielleicht an der Software ein bisschen krankt, das muss man ganz ehrlich sagen, und auch ein bisschen dümmlich aussieht, jedenfalls finde ich das. Was denn? Das Windows da, das gefällt mir einfach nicht, die Optik. Mhm. Aber sei es drum, das ist ja eine Geschmacksfrage. Aber nichtsdestotrotz, rein jetzt mal, was das Gerät leisten kann, kriege ich da deutlich mehr. Und deswegen ist es ist halt ein Statussymbol. Also, Punkt. So, ist einfach nur noch ein Statussymbol. Und gleichzeitig zieht es dich natürlich so ein bisschen in seinen Bann, weil du bist halt total in so einer Apple-Wolke, ich meine jetzt nicht die Cloud, sondern du bist halt, alles spielt sich nur in diesem Apple-Universum ab. Meine Bilder kann ich auf meinem Apple-TV sehen. Schalke. Was? Donetsk führt gegen Schalke. Super. Meine Bilder kann ich auf dem Apple-TV sehen, kann ich auf meinem iMac bearbeiten. Alles ist praktisch in einem System und das ist schwierig, da dann auszubrechen und zu sagen, ich fange jetzt mal an und hol mir ein Galaxy. So, das ist, weißt du, das ist der Grund, warum ich eigentlich bislang mich so ein bisschen dem anderen nicht so gerne zugewandt habe und weil auch Android bis vor 3 Jahren nicht unbedingt gerade die Betriebssoftware war, die ich gerne benutzen wollen würde. Ja. Mittlerweile nehmen die sich nicht mehr viel. Mag sein, dass jetzt dem einen oder anderen sag mal hier, Android nicht so gut gefällt, optisch und so, aber auch das sind halt so ja, Punkte, die darüber kannst du halt streiten, das ist eine Geschmacksfrage. Und ich finde beide nicht besonders geil, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich finde, da ist mehr möglich heutzutage mit so Hochleistungscomputern, die es ja mittlerweile sind. Also Ja. Im Endeffekt fahren die immer noch dieselbe Optik wie das, die ersten iPhones mit bei, auf Apple jetzt, weißt du? Also das ist immer noch diese komischen Kästchen da mit ihren runden Ecken und so. Da könnte man schon ein bisschen mehr mittlerweile machen, glaube ich. Aber sei es drum. Also ich werde da berichten. Ich habe jetzt bei der Telekom angerufen. Das muss ich auch noch erzählen, weil ich wollte wissen, ob ich mir dann auch so eine VR-Brille da irgendwie schießen kann. Muss man aber dazu sagen, mein Vertrag, der, wie war das? Den kann ich ab 14. März verlängern und diese VR-Aktion geht bis zum 11. März. Ja? Ich habe leider gerade nichts verstanden, weil wir hier im Video losging, was mich aufs Ohr gerührt hat. Wenn ich jetzt bei, ach so, scheißegal, auf jeden Fall geht das nicht. Gut. Guckst du, welches Video willst du denn noch gucken? Warte, hast du von dem OnePlus 3 mal gehört? Ja, ich habe von allen OnePlus was gehört. Finde ich schon geil, ne? Ja, ich habe mich jetzt nicht unbedingt umgehauen. Ich habe jetzt von das OnePlus 3 da irgendwie alles jetzt geguckt da in den letzten Tagen, weil das ja angekündigt wurde. Ja, ich habe Bock drauf, ne? Ja. Aber da musst du dich auf so eine affige Liste setzen und eventuell, möglicherweise kannst du es kriegen und so. Da denke ich mir auch, das ist mir alles zu schwammig. Ja, du willst das, dir geht es jetzt um die Optik. Nee, auch um das Betriebssystem, weil das ist ja so ein völlig verstümmeltes Android, da haben sie ja irgendwie nur den Source Code genommen von Android und dann irgendwie komplett neu gemacht. Ja, das machen ja fast alle so, weil der ist ja... Ja, aber bei fast allen finde ich es halt scheiße. Ja, das Problem ist halt, du kannst davon ausgehen, dass wenn da jemand rumfuhrwerkt, dass das dem OS nicht unbedingt gut tut. Also so war bislang die Erfahrung, muss man dazu sagen. Also das kann sich natürlich ändern, aber umso cleaner das Android-OS gelassen wurde, umso besser funktionierte es. Kann man natürlich schon, auch verständlich, ja. Kann man schon so sagen. Also das heißt nicht, dass die das nicht hinbekommen und das heißt auch nicht, dass das Handy schlecht sein sollte oder so. Ist halt einfach, ich weiß nicht, was das kosten soll, ich glaube 400, 500 Euro oder so. Ja. Das ist relativ günstig für so ein Telefon. Aber immer noch zu viel Geld für mich, um das mal auszuprobieren. Mhm. Weißt du, also mag sein, dass da auch alles super funktioniert, aber Punkt 1 ist, hält das die 2 Jahre durch? Punkt 2 ist, was kriege ich danach noch für das Telefon? Wenn ich es verkaufen will danach. Das sind immer auch noch so 2 Faktoren. Wenn du VR angesprochen hast, da habe ich nächste Woche die Möglichkeit, die Oculus DK3, glaube ich, aufzusetzen und ich glaube, also bist du heiß auf diese VR-Geschichte? Ich will es unbedingt mal sehen. Also ich will unbedingt mal so eine Oculus-Brille da aufhaben und dann kann ich dir sagen, ob ich heiß drauf bin. Also das, du hast doch gesagt, die alte Brille, das ist wahrscheinlich dann die DK2, oder? Die Development Kit 2 oder die ganz neue. Nee, nicht die Retail, die letzte. Ja, das ist die 3er vom März oder so. Ja. März auf jeden Fall, vom Jahr kam die raus. Auf jeden Fall hat er sich die Ende des Jahres mal geholt, weil der ja, läuft bei ihm, sagt man, glaube ich, ne? der hat auch immer so ein Early Adapter ist das halt. Ja. Und da bin ich halt gespannt und ich befürchte halt, dass es halt so ein Ding ist, so um mal einen Kumpel einzuladen, hier zieh dir das mal rein, wie geil das ist, aber dass man sich da so richtig mal hinsetzt und eine Runde VR zockt, das befürchte ich nicht. Noch nicht, aber das wird also ich glaube schon, dass es irgendwas bringen wird auf lange Sicht. So. Also mitbekommen, was die HTC Vive kostet? Ja, 1000 Euro oder 900 oder so. Ja, 140, 50. Wird schwierig, da mitzuhalten. Vor allen Dingen kostet ja die Gear VR, die kostet ja 99 Euro. 99 ja, Cent. Gut. Weißt du, was ich wahnsinnig finde? Magic Leap. Kennst du das? Magischer Sprung, Hüpfer. Das sind so Projektionen in die Realität. Augmented Reality. Ich schicke dir jetzt mal einen Link. Wichtig ist, dass du den im Browser öffnest, nicht auf dem Handy oder so. Und dann einfach mal so die erste Sequenz dir da reinziehst, so. Also sowas, was Microsoft da macht. Ja, aber ich glaube, ohne Brille wollen die das irgendwie bringen. Das ist ein Projekt von Google. Hä? Ja, guck's dir mal an. Das ist ein Projekt von Google. Kommt bei dir auch der Wahl? Ja, mir kommt erstmal noch gar nichts. Du musst dich erstmal in dieser hektischen Zeit, musst du dich gerade mal entspannen. Ja, der Wahl kommt. So, das ist Leck der Wahl. So, dann hast du den Elefanten in der Hand und so. Einfach weitergucken, einfach laufen lassen. Dann kommt so ein Elefant in der Hand. Siehst du den? Das habe ich schon mal gesehen, ja. Das habe ich schon mal gesehen. Ja, ich weiß nicht, wie die das machen, aber das ist irgendwie so ein Google-Projekt und da arbeiten sie dran. Das mit dem Wahl war ja unfassbar gerade. Ja, also ob das natürlich dann genauso, aber zum Beispiel jetzt hier der Shooter, ja, dass du da in deiner eigenen Bude so ein Shooter spielen kannst, ist natürlich schon gesehen, ja. Unfassbar geil. Wo hier gerade Ego-Shooter Gemöckel ist, freust du dich oder guckst du dir Hardcore an? Was war denn das nochmal? Hardcore ist dieser Film, der in der Ego-Perspektive ausschließlich spielt. Der Hauptcharakter. Habe ich noch gar nichts von mitbekommen. Interessanterweise. Überhaupt nichts. Da gab's. Ist da jetzt irgendwie ein Trailer rausgekommen in den letzten Tagen? Oder? Ja. Da ist der völlig an mir vorbeigegangen. Ich guck gerade, wer da mitspielt. Nee, ich glaube, das habe ich so. Hardcore Henry oder was? Nee. Nur Hardcore. Ja, ich gucke mir ja sowieso fast alles. Oh, Mensch, das Thema wollte ich unbedingt noch ansprechen. Haben wir so viel Zeit noch für Deadpool ganz kurz? Ich wollte mit dir aber noch einen Trailer gucken. Hast du den neuen Uncharted 4 Trailer gesehen, den Story Trailer? Den habe ich schon gesehen gestern. Oder? Schon? Ist jetzt mal ganz im Ernst. Ich kann dir gleich eins sagen. Also kann gut sein, dass ich da mal mit meinem eigentlich Penis? Mir vorgenommenen, ich kaufe nicht zum Release-Ding brechen werde. Also da, ich glaube, ich muss da zuschlagen. Ich vermisse dieses Spiel jetzt mittlerweile und ja. Ich glaube, das im April, ich weiß nicht. Also wenn ich da 60 Euro durch Zufall irgendwo rumliegen sehe, nutze ich die aus. Also das ist doch wohl wirklich der Inbegriff eines System-Sellers. Wenn du eine PlayStation 4 hast, dann musst du dir dieses Spiel holen. Ja, das gibt's doch gar nicht. Es ist ja wohl unglaublich, oder? Da können sich hier Nintendo, Sony und Commodore, die können sich mal richtig schön hier ins Arschloch in den Mittelfinger reinschieben. Die haben keinen Uncharted, weil es ist einfach das was unfassbar Geiles. Das gibt's doch gar nicht. Ja, also wie gesagt, ich habe den Trailer gesehen, habe mir sofort gedacht, weißt du was, du kaufst so selten neue Spiele und die UFC kaufe ich mir jetzt auch nicht neu, hat sich ja erledigt. Nützt das Geld und steckt das mal in gescheite Projekte. In gescheite Projekte wie Uncharted. Zum Thema Trailer habe ich auch noch einen gesehen. Letzte Woche ist jetzt kein Riesending oder so. Aber hast du den 999-Trailer gesehen? Ja, fand ich auch schön. Ja, da könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Film werden könnte, den man jetzt, also das wird kein Überfilm oder so, aber den man jetzt so irgendwie nicht so richtig auf der Rechnung hat, aber der könnte geil werden. Findest du nicht mit Aaron Paul? Und ja, absolut. Ich habe da richtig Bock drauf. Ja, genau. So ging es mir nämlich auch. Ich habe den gesehen und dachte mir sofort, Alter, ohne Scheiß. Kate Winslet spielt da mit, sehe ich gerade. Anthony Mackie, der den Falcon spielt aus Captain America. Nee, doch, Captain America Film. Und Norman Reedus spielt da, glaube ich, auch mit. Ja, der spielt auch mit. Also das ist auf jeden Fall ein toller Film, den man sich, glaube ich, mal angucken muss. Wie heißt er noch, Norman Reedus in Walking Dead? Daryl Dixon. Dabei gucke ich es gerade. Ja. Da gibt's ja alle. Und jetzt. Aber findest du auch Kate Winslet? Geil, ja. Geil für ihr Alter? Nee, fand ich schon immer geil. Unabhängig vom Alter. Und? So eine schöne Brust bei Titanic. Ich habe ja hier zu Hause, habe ich ja jetzt unlimited Zugriff auf so Gossip Magazines. Ach so. Gossip Magazines. Wusstest du, dass Will Smith wohl mal was mit deine Harley Quinn-Darstellerin hatte. Was? Was, während dem die Ding gedreht haben, oder was? Fokus? Ja. Das gibt's ja nicht. Du meinst natürlich Margot. Margot, wie heißt sie? Margot? Margot Robbie. Margot Robbie, genau. Ja, da lief wohl was als die Suicide Squad. Ach, stimmt, die haben ja natürlich Suicide Squad haben sie auch zusammen gemacht. Und das fällt mir jetzt aber erst auf, die haben ja schon den zweiten Film. Das kann doch wohl kein Zufall sein. Das ist es nämlich. Will Smith hat Margot Robbie gehämmert. Tja, das ändert alles. Und wusstest du, jetzt geht's aber mal ganz schön rund. Das muss ich mehr machen. Ich muss mehr diese Gossip-Magazine. Ja, auf jeden Fall. Das wirklich. Kann mir auch nichts Schöneres vorstellen, ja. Wusstest du, dass Jada Pinkett Smith und Will Smith gar nicht mehr zusammen wohnen? Nee, weil ich glaube, die haben jetzt hier bei uns in der Straße, haben die jetzt, glaube ich, auch gar keine Wohnung. Ist mir also nicht aufgefallen. Siehst du, das ist doch ein Indiz dafür. Das stimmt, dass die hier nicht wohnen. Übrigens, Jada Pinkett Smith finde ich mittlerweile bei Gotham, also es gab mal so eine Down-Phase, da habe ich fast gesagt, oh, der Chris hat recht, das ist Dreck. Da habe ich zwei Folgen hintereinander gesehen. Das war wahrscheinlich auch der Zeitpunkt, als du damals ausgestiegen bist, nämlich Folge 3 und Folge 4. Folge 3 und Folge 4, die waren wirklich mit viel wohlwollend, habe ich da 6 von 10 gegeben, aber eigentlich muss man 5 von 10 geben und das ist schon vernichtend. Aber jetzt hat das Ding nochmal richtig angezogen, also richtig gut geworden, also die letzten beiden Folgen, die ich gesehen habe. Deadpool. So. Jetzt pass mal auf. Warte. Bevor du was sagst, muss ich ganz kurz nochmal genau gucken, was du da auf deinem Twitter-Account geschrieben hast. Das müssen wir jetzt auch nochmal gucken. Erst noch mal. Man nennt mich ja auch, wenn ich durch die Straßen gehe, Knowledge Chris. @ChrisEnigma. Das zweite I ist eine 1. Man muss sich diesen Account natürlich immer hinter die Ohren schreiben. Denn nur da, und das kann ich euch jetzt hier beim Durchscrollen erzählen, findet man heraus, dass Mars vom Markt genommen wurde. Dass die Beta Division Beta Kacke, Beta alle Scheiße. Beta Blocker, alles. Leute hauen sie in die Fresse, kann man sie angucken. Die Idiotie kennt keine Grenzen. Hier macht er einen Dicken mit seinem Eis. Hashtag DC is lame. Non-PG große Abendgala, das ist natürlich ein Hinweis auf Non-PGs große Abendgala. Das müssen wir machen, weil unsere Twitter-Accounts von 1 vorlesen. Ja. Hier haben wir's. Nee, das ist Victoria. Deadpool. Der Film traut sich was, was eigentlich traurig ist zu erwähnen. Ja. Reynolds top, CGI top, One-Liner top. Ach, 8 von 10. Okay, jetzt wollte ich dich hier wirklich mal so, aber das war ja Victoria mit 9,5 von 10. Okay, aber ich kann da mal sagen, was ich diesem Film gegeben habe. Ich gebe ihm eine 7 von 10. Okay. Was war denn für dich? Weil wir beide noch nicht im Original gesehen haben. Ja, das habe ich auch, nachdem wir im Kino waren, auf dem Scheißhaus direkt zum Tobi gesagt. Das könnte wirklich nochmal den Film aufwerten, wenn du den auf Englisch siehst. Was hat dir denn an diesem Film irgendwie, also diese Sprüche und so, alles geil, wissen wir, brauchen wir nicht drüber reden. Ich möchte da was hat dir nicht gefallen? Machen. Was mir nicht gefallen hat, erzähle ich dir gleich. Du kennst wahrscheinlich aus dem Batman Arkham Knight Spiel diesen Deathstroke. Deathstroke. Wer war das nochmal? Das war der mit der Maske. Der sieht aus wie Deadpool. Google den mal bitte. Deathstroke. Death, also Tod und ein Stroke, Schlag oder was? Ja. So, hier habe ich's. Ja, so ein bisschen, ja. Bisschen schon, aber ein bisschen metallischer, würde ich sagen, sieht der aus. Ja. Hallo. Ja, hallo. Ja. Warte. Was willst du denn jetzt? Ich versuche das Jahr gerade herauszuringen. Irgendwie Anfang der 90er, ich glaube es war 1992, da hat sich irgendwer mal gedacht, oder da fand irgendwer von Marvel diesen Deathstroke ganz geil, aber der war halt bei DC und da hat er sich gedacht, das ist doch scheißegal, dann machen wir halt unseren eigenen. Sieht fast genauso aus, heißt Deadpool, Deathstroke heißt irgendwie Ben Wilson oder so und Deadpool heißt ja Wade Wilson, ne? Ja. Genau. Es ist komplett parallel. Der Typ sieht ähnlich aus, hat fast den gleichen Namen und Schwerter, hat ein Schwert, hat Knarren, kann dasselbe. Ist genau dasselbe. Und dann auf einmal, wie es dann so ist, ist dieser Deadpool-Charakter, der eigentlich nur ein kleines Licht sein sollte, in diesem Marvel-Universum, auf einmal eigenständig viral gegangen, wie es halt so ist. Ne? Ist dann Kult geworden und dann auf einmal haben sie diese Komponente noch dazu getan, dass er die vierte Wand durchbricht. Und dass er der einzige Superheld von Marvel ist, der weiß, Leute, das ist hier alles nur ein Comic, das wisst ihr auch, ne? So, das haben sie dann noch hinzugefügt. Und dann ging das halt so peu à peu bergauf, dass der Charakter ein bisschen mehr Tiefe bekommen hat, dass mit dem Krebs etc., dass er dieses Weapon X-Programm gemacht hat, um den Krebs loszuwerden und dadurch seine Kräfte gekriegt hat. Ich habe mir auch diese ganzen Easter Eggs, irgendwie 120 Easter Eggs oder so gibt's in dem Film, habe ich mir alle mal durchgeklickt. Die meisten habe ich nicht verstanden, weil ich die ganzen Charaktere nicht kannte. Kannst du dich doch bestimmt noch daran erinnern, als er in dieses Weapon X-Programm reingeschoben wurde, wo er gesagt hat, hier, zieht mir bitte keinen grünen CGI-Anzug an. Ja. Wo er auf der Bahre da reingeschoben wurde. Ja. Da gab es doch so einen Typen, der hatte so Zacken aus dem Rücken. Ja, raus. Das ist auch irgendein X-Men später. Okay. Und das sind so Sachen, das hast du dir halt als Eierkopf, wie wir beide es sind, okay, das ist halt irgendein degenerierter Affenkopf, der da rumliegt. Ne? Aber das ist auch wieder ein Bild, wo sich so ein Marvel-Nerd denkt, boah, Mensch, da ist ja hier der Achim Lüttke. Der kommt ja später auch nochmal bei den X-Men oder so vor. Und der Film ist halt zugestopft und der Film ist auch wohl ausgelegt, ihn öfters zu gucken, um immer mehr aufzunehmen und immer mehr zu begreifen. Deswegen, ich muss den Film unbedingt nochmal im Original gucken, werde ihn mir wahrscheinlich dann irgendwie mal auf Blu-ray oder so holen und dir dann die Ultraviolet-Code zuschicken, wie ich es auch bei Victoria gemacht habe. Ja, gucke ich heute noch. Ja. Was mir nicht an dem Film gefallen hat, ist natürlich die grundsätzlich dämliche Plot-Handlung. Du meinst jetzt die Liebesstory. Ja. Und ach, ey, und jetzt sage ich, das wusste ich, dass du das sagst, weil du das bei Vier Ecken zu Elva schon angedeutet hast. Ja, aber wenn die das so durchgeführt hätten, wie sie es zum Beginn gestartet haben, also weißt du, wo die sich so gegenseitig so outsmarten und der eine ist tougher als die andere und so, das fand ich irgendwie wahnsinnig charmant, also die sich so immer gegenseitig geneckt haben. Und ja, wenn die das genau so durchgeführt hätten, den ganzen Film, dann, also jetzt natürlich, ist mir schon klar, du kannst das nicht die ganze Zeit machen, aber das wurde dann, irgendwann wurde ihr Charakter sich so verändert. Ja, also sie war überhaupt nicht mehr die taffe Bitch, die immer einen geilen Spruch auf den Lippen hat. Dass er weg war. Ja, aber das passte für mich nicht in diesen Film irgendwie. Also das hat sich für mich immer war immer störend. Immer wenn die wieder mit in Erscheinung trat, fand ich es eher so, also Ryan Reynolds hat den Film phänomenal gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen der Film ist ja, also hat ja ein Chaos hinter sich. Ich habe da jetzt ein bisschen mal was gelesen, auch Podcasts gehört über den Film speziell und auch über die Comicfigur Deadpool, Wade Wilson. Das ist ja eine Odyssee gewesen, diesen Film auf die Beine zu stellen. 20th Century Fox wollte halt von Anfang an, dass das kein R-Rated-Film wird. Auf keinen Fall, weil Superhelden müssen zugänglich sein auf eine breite Masse etc. Und Ryan Reynolds hat halt immer gesagt, nee, das ist aber nicht die Figur. Das kannst du nicht machen, weißt du? Dann brauchen wir es auch gar nicht machen. Dann hat 20th Century Fox gesagt, okay, dann kriegt er aber nur noch ein Drittel des Budgets. Und dann hat Ryan Reynolds gesagt, okay, dann verzichte ich auf einen großen Teil meines Honorars und das so. Das ist ja meistens das teuerste bei den Filmen. Richtig. Ja. Da haben wohl noch ein paar mitgezogen. Gab ja dann außer ihm keinen großen Draw mehr, also einen richtigen Weltstar, der da im Cast mitgespielt hat. Aber es haben wohl einige mitgemacht. Und dadurch konnte man das so größtenteils wieder kompensieren. Weißt du, was das Studio rausgezogen hat aus der Finanzierung des Films. Ja. Und dadurch wurde dann halt der Film produziert. Und während der Dreharbeiten sollte das halt, der Film war geplant als komplett chronologische Geschichte. Also nicht mit so Häppchen, die zwischendurch mal eingeworfen werden. Ne? Der Film beginnt ja im Prinzip schon mit, also 20 mitten in Minuten der Story. Später, als er eigentlich beginnen sollte, sozusagen. Genau, ja, du siehst danach einen Rückblick auf das, was. Ja, genau. Ja. Du siehst halt immer wieder so irgendwelche Rückblicke. Wir spoilern übrigens nichts. Wir spoilern nichts. Ich sowieso nicht. Du ja schon mal ganz gerne. Wusstest du eigentlich, dass Sylvester Stallone in Creed Krebs hat? Der hat da Krebs, stirbt aber dran. Genau, und dann hat sich halt der Regisseur gedacht, keine Ahnung, wer das war, machen wir nicht, ist scheiße, weil die ersten 30, 45 Minuten sind sowas von sterbenslangweilig, das ist nicht Deadpool, wir modeln das komplett um und erzählen die Geschichte asynchron. Und zu Recht, also der Anfang ist phänomenal. Absolut, auch wie die Credits da eingeblendet werden. Das war nicht, nee, das hat mir nicht gefallen. Das kann man ja mal sagen, sie schreiben da praktisch jetzt nicht hier Ryan Reynolds und wer spielt da noch mit, ja die anderen Pfeifen halt. Ich habe diese Szene auch im Original gesehen, auf YouTube. Besser. Da ist zum Beispiel, der Regisseur wird irgendwie tituliert als Overpaid Douchebag und sowas. Vielleicht kommt es im Englischen wieder besser, aber die deutsche Übersetzung dann, war so ein leichter Schmunzler, aber eher, da habe ich so gedacht, oh, hoffentlich ist das nicht weiterhin so gewollt. Ja, genau, und das, was mir, also das im Original war schon geil, also wie gesagt, ne, totally overpaid Douchebag und sowas, da habe ich schon gedacht, ah ja, okay, das ist cool. Fand aber auch, dass im Deutschen jetzt nicht uncharmant, fand das auch ganz witzig. Da haben sie auch so Begriffe wie Honk oder sowas benutzt, ne? Was ja eigentlich so. Ich habe interessanterweise ein paar Mal so genau gewusst, als ich den Film gesehen habe, okay, hier treffen sie genau deinen Humor. Ja. Und ich kenne mich natürlich noch ein bisschen besser als dich. Und zwar halt genau dann immer auch so, wo ich so dachte, nee, das ist nicht mein Ding. Also ja, das ist so merkwürdig. Also ich weiß, dass das viele Leute dann an manchen Stellen total lustig fanden. Nicht nur deshalb, weil da im Kino viele gelacht haben, sondern ich verstehe halt, okay, das finden viele lustig. Und mir ist es dann oft, ich kann nicht sagen zu blöd, das stimmt nicht, aber das ist halt so, löst bei mir nichts aus. Also da muss immer schon viel kommen. Die Eröffnungsszene da an Zeitlupe mit den Credits, das war bei weitem nicht die lustigste Szene, die ich gesehen habe. Auf gar keinen Fall, nee. Ich fand das, ich habe da auch nicht gelacht, aber ich habe da geschmunzelt. Da habe ich mir gedacht, ja klar, warum nicht mal so, ne? Weil da war ja die Idee für mich noch neu. Ja, ich verstehe es. Einfach. Wie gesagt, ich will das auch nicht kritisieren, wie die das gemacht haben. Nur für mich wirkte der Beginn praktisch schon so ein bisschen, wir wollen hier gleich schon mal klarstellen, dass wir echt einen lustigen Film machen wollen. So, ja. Und das hat mir dann irgendwie nicht so gut gefallen. Nicht so gut stimmt nicht. Also das hat mich dann kalt gelassen, so kann man es sagen. Ja, dann habe ich mich wirklich weggepisst, als er gegen Kolossus gekämpft hat und sich die Arme gebrochen hat. Das war lustig, ja. Ja, und er dann. Aber das ist vielleicht dann doch schon ein Spoiler jetzt, weil das ist echt so ein. Also sagen wir mal so, wir machen es jetzt ganz einfach. Alle, die Deadpool noch sehen wollen, die schalten jetzt ab. Tschüss. So, jetzt kannst du einfach alles sagen, was du sagen willst. Ja, das war zum Beispiel eine Szene, da kämpft er dann, zunächst sind ja Deadpool und Colossus keine Freunde, sondern, wie heißt sie denn, Nigger, Sonic? Ach, den Namen von der, ja, die ist so lang, das kann ich, Teenage irgendwas. Ja, genau, Negasonic, Teenage Girl oder so. Und Colossus versuchen halt. War Girl, glaube ich, oder? Oder irgendwie so. Versuchen halt Deadpool zu missionieren, zu den X-Men zu kommen und irgendwie seine Kräfte für was Gutes einzusetzen und nicht so ein Arschloch, so ein rücksichtsloses Arschloch zu sein. Wo dann Deadpool gesagt hat: Ja, wieso, wie, also nur die bösen Leute gehen doch hier drauf. Und dann ein Schnitt und dann sieht man da wieder so ein Typ, so ein Passant irgendwie von so einem Schild runterfällt, weißt du noch, da? Ja, das war auch cool, ja. diese Schlacht da auf der Autobahnbrücke ist sowieso phänomenal. Genau, und da gab es halt diese Szene, wo er gegen Colossus gekämpft hat und sich beide Handgelenke gebrochen hat. Und er dann so wie so ein T-Rex gemacht hat, weil die auch immer so kleine Ärmchen haben. Das fand ich so gut. Ja, genau, und, weil er das auch gesagt hat, die haben irgendwie vor Millionen Jahren die Welt beherrscht und so und rennt da halt original wie so ein T-Rex rum. Dann fand ich noch diesen Taxifahrer ganz cool, den fand ich ganz charmant. Ja, glaube ich, ist im Englischen besser. Absolut. Habe ich auch schon so oft gesehen, diesen Charakter. Also in jeder Sitcom gibt es so einen Typen. Ja, ist einfach ausgelutscht. Aber nichts überhaupt, also war nicht schlecht dran. Es waren auch ein paar Sachen, wo ich geschmunzelt habe und so. Gar keine Frage. Nicht scheiße, aber auch wieder kenne ich. Negasonic Teenage Warhead heißt sie. Ach so. Irgendwie fand ich die geil. Echt? Ja, ich bin manchmal so ein crazy Typ. Ja, ich fand nur überraschend, wie viel sich Gina Carano draufgefressen hat für ihre Rolle. Ich fand auch, die war ganz schön proper, ne? Ja, die hat sich da auf jeden Fall bestimmt 20 Kilo draufgefressen. Also auch die Titten, die hat schon größere Titten gehabt immer, aber da hat sie ja Monster-Titten. Dagegen hatte ich übrigens nichts. Was? Dagegen hatte ich übrigens nichts. Gegen die Titten? Nee. Nein. Ja, auch die Pizza-Szene am Anfang, wo die Pizza bringen, die war auch cool. Fast jede Szene in diesem Film ist auf jeden Fall toll. Also da gibt es nichts irgendwie. Ja. Es gibt in diesem Film nie eine Minute, die irgendwie sich zieht oder langweilig ist. Genau. Ich finde die Länge perfekt. Der Film absolut geht nicht zu lang, ist nicht zu kurz. Das Ende wird nicht künstlich in die Länge gezogen. Es ist immer dann in dem Moment, wo du dann immer denkst, okay, es wird zu kitschig, dann kommt was diesen Kitsch wieder ein bisschen wegnimmt, wieder als er sich die Wolverine-Maske da aufgetackert hat. Das zum Beispiel fand ich auch super. Weißt du, das ist so ein Moment, wo du denkst, oh nein, ey, das ist jetzt, weißt du, und dann hat er sich die Maske da ans Kinn und an den Kopf getackert. Das sind immer so kleine Momente, die wirklich. Dazu muss man sagen, dass Wolverine der Nemesis von Deadpool ist. Ja, das hatten wir ja schon zu Beginn, als er da auch auf dieser Brücke so sitzt, genau. Mitbekommen. Ja, Wolverine war ja an dieser Dartscheibe als Bild, da hat er immer drauf geworfen. Dann war ja im People Magazine war ja Hugh Jackman als Sexiest Man Alive und so. Und dann hat er sich halt noch Hugh Jackman da irgendwie aufs Gesicht getackert. Aber in den Comics hassen die beiden sich wohl. Und ey, das muss man auch mal sagen, ich bin ja ein X-Men-Verweigerer. Es gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich damals den ersten X-Men gesehen habe, der ja nicht so gut war, wenn ich das, oder? Der erst jemals veröffentlichte X-Men war glaube ich, nicht so geil. Nee. Und irgendwie hat es mich da dann wirklich dann direkt so sehr abgeturnt, dass ich den nicht mehr gucken wollte. Und jetzt, nachdem ich Deadpool gesehen habe, möchte ich X-Men sehen. Das ist ja auch was man diesen Film anrechnen muss. Also es haben, weiß ich nicht, wie viele X-Men-Teile gab es zuvor, 6, 7 oder 8, die haben es nicht geschafft, mich auf diese Reihe irgendwie ein bisschen anzufixen oder heiß zu machen. Und jetzt gucke ich einmal Deadpool, zwar in diesem X-Men-Universum spielt, aber jetzt nicht direkt X-Men ist, also im Sinne von den anderen Filmen. Mhm. Und dieser Film sorgt dafür, dass ich mir wirklich jetzt vorgenommen habe, nochmal X-Men anzugucken. Schön war auch, als er dann Colossus und Negasonic Teenage Warhead abholen wollte, weil er dann doch sich gedacht hat, ah, die Hilfe von den beiden wäre nicht schlecht, und er dann auf dieses Gebäude oder auf dieses Anwesen von Charles Xavier gegangen ist und dann wieder zufälligerweise, haben wir schon mal drüber geredet, glaube ich, ne? Und er dann zufälligerweise auf diesem riesigen Anwesen wieder auf die Beine getroffen ist, als er an der Tür geklingelt hat und er dann die vierte Wand wieder durchbrochen hat und dass sich das Filmstudio, da kann sich das Filmstudio wohl nicht noch mehr X-Men-Charaktere leisten und so, weißt du, dass man immer nur die beiden auf diesem riesigen Anwesen sieht. Stimmt. Das war super. Also ja, also dieser Film war wirklich toll. Wie fandst du den Bösewicht? Ajax? Ich fand ihn gut. So, ich habe jetzt überlegt, ob ich jetzt da jetzt noch irgendwie ein Fass aufmachen sollte, was mich jetzt also so ein bisschen abgeturnt hat an dem. Fand ihn gut. Ja, wirkte manchmal ein bisschen zu kitschig, das würde ich so sagen. Weißt du, zu klischee-mäßig. Es ist ja ein Comic, aber verstehst du, wenn ich sage, zu comicartig? Ja. Ein bisschen, auch Gina Carano, genau. Weißt du, da habe ich auch so gedacht, als sie dann zum Ende hin die Haare so nach hinten gegelt hatte und so, da fand ich sie davor geiler, also nicht nur optisch, sondern auch so, das wirkte ein bisschen realer. Ja, aber wie gesagt, ich fand an dem Film nichts schlecht, ich ziehe deswegen Punkte ab, weil halt diese Liebesstory mir so ein bisschen auf den Sack gegangen ist, wenn ich ehrlich sein soll. Und ich bin halt nicht aus diesem Film rausgegangen mit, da muss ich sofort nochmal rein. Also ich habe schon gedacht, ich möchte ihn nochmal auf Englisch sehen, aber es war nicht so wie zum Beispiel bei Tarantinos Hateful Eight, wo ich wirklich aus dem Kino raus bin und ich werde mich sofort wieder in den Film gesetzt. Ich wäre am liebsten direkt zurückgelaufen, hätte mir den Film nochmal angeguckt. Weißt du eigentlich, wie der dritte im Bunde von uns den Film fand? Pocho? Ich meine, der hat sich ja wirklich diebisch auf den Film, für ihn war das ja der Film des Jahres. Hat er den schon gesehen? Naja, wenn es der Film des Jahres ist, dann gehe ich nochmal von aus, dass er jetzt gesehen hat. Ja, dann werden wir ihn dazu am Samstag befragen. Am Samstag, genau, da werden wir ihn auch dazu befragen, ob es eine Zeitvorgabe am Kassenband gibt. Das ist das Wichtigste, was wir eigentlich wissen. Das ist die Frage aller Fragen. Jetzt pass auf, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Sendung beenden oder eines der Themen, die du seit Wochen vor dir herschiebst, noch mit reinzuholen, weil es ja akut ist sozusagen, Oscars. Ach komm, fick dich, wir spielen ja noch eine Runde FIFA. Okay, wer gewinnt Best Picture? Komm, die großen Sachen können wir ganz kurz mal. Sag mal, die Nominees noch schnell sagen. Best Picture gewinnt hier, Dings. Die kenne ich ja gar nicht. Big Short ist dabei. Die Hebamme 2. Mad Max. Die Hebamme 2. Revenant. Übrigens, den Revenant, ich hoffe, dass das klappt, den gucke ich mir wahrscheinlich am Montag an. Den will ich unbedingt sehen. Das wissen. Ja komm, scheiß drauf, hast schon recht. Spielen wir lieber noch eine Runde FIFA. Jetzt, Chris, kannst du die Musik nutzen und schon Text schreiben. Ich schreibe einen Text. Kann man ja mal öffentlich machen, wie das abläuft. Denn die Musik ist wirklich die längste jemals gespielte Musik. Stimmt, ja. Sie ist eine Musik, oder es ist eine Musik, die mir wirklich am Herzen liegt. Das ist auch wieder ja kein Spruch oder so. Von Heiner Müller. Großartiger Mann. Liebe junge Menschen, bitte mal wikipedieren. Oder wie es Jan Wichsen. Böhmermann zu sagen pflegt. Wichsen. Nee, ich glaube, Olli Schulz hat diesen Begriff in Umlauf gebracht. Also Heiner Müller ist wirklich phänomenaler Mensch. Alles lesen von Heiner Müller, auswendig lernen und danach anbeten. Und Heiner Müller hat Texte geschrieben, die unter dem Namen die Wolokolamska Chaussee veröffentlicht wurden. Die sind wirklich unfassbar geil. Und irgendwann, Ende der 80er, hat man sich überlegt, dass man diese Texte vertont. Also schon gesprochen, aber dann halt noch mit Musik unterlegt. Und meistens eine eigentlich auf den ersten Blick unpassende Musik dazu fehlt. Heute zum Beispiel ist es eher so die Hardrock-Variante. Nicht davon abschrecken lassen, weil wirklich die Texte so viel Power haben. Und ich schwöre euch, ihr werdet jetzt 13 Minuten Text hören und ihr müsst euch auf diesen Text konzentrieren. Der zu keinem Zeitpunkt langweilig ist, der auch ein Stück weit was mit euch machen kann, liebe junge Menschen. Ihr müsst nur zuhören. Chris, wir hören uns am Samstag wieder zu. Da hören wir uns zu. Schütten wir uns auch zu. Und alles. Und wenn es ganz doof läuft, leg ich danach wieder eine Stunde auf. Tobi kann davon ein Lied singen. In diesem Sinne, bis dann.